Fanboys. Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Dom. Ja, und das war's auch schon. Mehr sind wir heute nicht. Das heißt, die Sendung wird wieder extrem kurz, mindestens 4 Stunden, wie wir alle wissen. Wir haben auch genug Content, glaube ich. Themen heutzutage. Aber kommen wir doch zuerst, wie immer bei der Folge 391, zum Zahlenfakt. Ja, die Frage ist ja, ob in der Folge 291 der Zahlenfakt der war, der mit dem Zahlenfakt von heute verknüpft ist. Ich glaube nämlich nicht, bin aber nicht hundertprozentig sicher. Ich habe jetzt auch nicht nachrecherchiert. Das dürfen unsere Zuhörer machen. 391 war ein Magazin, und zwar ein Magazin der Dadaisten in Barcelona und erschien zwischen 1917 und 1924. Genau, unter anderem, die meisten Namen kannte ich nämlich gar nicht, aber unter anderem haben da auch Marcel Duchamp geschrieben und Man Ray. Ja, genau. Aber die wichtigsten habe ich jetzt nicht genannt. Francis Picabia und Olga Sacharow. Tja, so ist es mit der Kultur. Mal gucken, ist interessant. Du hast gesagt, es gibt auch eine Webseite von... Ja, es gibt die 391.org, eine moderne Version, die aber auch irgendwie den letzten Eintrag von 2016 hat. Es gibt hier auf der Wikipedia-Seite auch ein paar gescannte Seiten. Und ich habe noch nachgeguckt, in der Folge 291 hatten wir Werbung und keinen Zahlenfakt. Das kann nicht sein. Also, dann hatten wir Werbung und einen Zahlenfakt und ich bin noch nicht beim Zahlenfakt angekommen. Genau, also es kann durchaus sein, dass wir Werbung und einen Zahlenfakt hatten. Es gab, glaube ich, 1 oder 2 Folgen, wo ihr zu faul wart, einen zu machen, und ich war nicht da. Und es gab die ersten, weiß ich nicht, 90 Folgen, 96, 95 Folgen oder so, da gab es auch keinen Zahlenfakt. Ja, das ist ganz schön. Wir sind halt sowieso eine faule Bagage, gell? Wie man das Naja, sagt. Aber man muss sich mal überlegen, es ist so einfach, hier Werbung zu platzieren, kostenlos, indem man einfach irgendwas mit einer Zahl benennt, die noch kommt. Ja, schauen wir mal. Aber es war es war die Galerie 291. Unsere ganzen Shownotes sind noch vorhanden, das ist ja geil. Da muss man nur hier. Ach, das ist ja wirklich toll. Ja. Ja, und die Galerie 291 heißt ganz bestimmt auch deswegen. Die hat Zusammenhang dann, oder? Oder vielleicht heißt sie so, weil Straßenhausnummer. Wer weiß es schon, aber es soll ja nur eine Anregung für euch sein, euch wirklich zu bilden und nicht nur unser Gesabbel zu hören. Dafür sind die Zahlenfakten da. Lass uns aber zurückgehen zu dem weniger Wichtigen. Wir haben eine neue Woche, wir haben News. Und zwar haben wir ein iOS-Update. Sorry, Dom. Das muss jetzt hier schon noch es ist sehr lustig, weil es muss hier noch festgehalten werden. Es ist tatsächlich die Galerie 291, die verwandt ist mit dieser Zeitung 291, die dann verwandt ist mit der Zeitung 391. Das heißt, wir haben tatsächlich den richtigen Zahlenfakt heute. Super. Der mit der Folge 291 zusammenhängt, in der wir seltsamerweise Werbung gemacht haben. Ja. Und das habe ich und das zufällig, weil ich das dir aufs Auge gedrückt habe, dich zu recherchieren hier. Großartig, diese Zufälle. Und du hast mir Apple News aufs Auge gedrückt. Ja. Und davon gibt's ja ganz schön viele diesmal. Ja. Also, und zwar, wir fangen an mit dem langweiligsten, neue Woche, neues Update. Es gibt iOS 13.2.2, noch vor der 13.3, für die es die Beta letztens erschienen ist. Soll angeblich einige von den, beenden die Apps im Hintergrund, Bugs beheben, die Leute mehr oder weniger stark erfahren haben. Ich muss sagen, ich selber habe diesen Bug nur einmal erfahren und da ist mein Telefon so abgefahren, also so alles ist gleich gestoppt beim Starten, dass ich einfach das Telefon neu gestartet habe. Was ich ehrlicher gesagterweise mit der 13.2.2 auch schon machen musste, weil heute hatte ich eine Kamera-App, die mir kein Video gezeigt hat, kein Bild. Da musste ich das Telefon neu starten. Also es geht weiter mit keinerlei Empfehlungen für die. Bleibt noch bei iOS 12, wenn ihr könnt. Falls noch nicht, lohnt sich es wahrscheinlich im Moment mit den Updates einfach mitzugehen, weil es wird halt anders schlimm. So, ja. Naja, also bei mir war diesmal die Butter schuld. Die Butter. Ja, die Butter. Also die Butter hat mich gestern dazu gebracht, 13.2.2 zu installieren, was ein großer Fehler war. Ach, du wolltest die Butter haben, so, ja, die Emojis. Ich wollte unbedingt so, die Butter haben. Ich warte seit Jahren auf die Butter. Und zwar lag das an irgendeinem blöden Wortspiel, das ich vergessen habe mittlerweile. Irgendwas mit Butterberg oder so. Aha, der EG Butterberg. Der Butter, ja, genau. Und dann ging das nicht mit Emojis und ich war total frustriert. Und dann habe ich gehört, dass Butter kommt und jetzt ist die Butter da und deswegen habe ich gestern Update installiert. Das hat auch ganz schön geklappt. Und dann nach 10 Minuten hat sich mein Handy aufgehängt. Nach einer halben Stunde hat sich mein Handy aufgehängt und 10 Minuten lang einen schwarzen Bildschirm mit diesem Scrollrad gezeigt, diesen weißen. Echt? Man konnte nichts tun. Cool. Also dieses der schwarze Bildschirm mit dem Drehrad, der ist eigentlich, also die Position von dem Ding passiert dann, wenn man runterfährt. Also wenn man iOS beendet, gibt es dann diese Phase mal. Ah ja, gut, dann habe ich wahrscheinlich das Handy erfolgreich vorher runtergefahren, weil es hing. Mhm. Und dann hing es halt nochmal 10 Minuten. Also im Runterfahren kann es aber gerne auch mal hängen, so komplett an der Stelle, was halt dann nochmal super nervt, weil bis man es dann wieder angeschalten hat, ist auch schwierig und großartig. Aber du bist dann praktisch von 13 irgendwas auf 13.2.2 gleich? Oder? Ich hatte die 13.1 irgendwas, die du freigegeben hattest. Die ich freigegeben hatte. Ah ja. Und ja, wie gesagt, ich wollte das Emoji, neu sind ja jetzt auch die genderneutralen Emojis. Ja, aber die sind bei 13.2 neu gewesen, jetzt nicht bei der 2.2. Ah ja, okay. Ich habe ja noch nicht das Weihnachtsmensch-Emoji gefunden. Also irgendwie alle sind genderneutral, aber es gibt keinen Weihnachtsmensch. Es gibt eine Weihnachtsfrau und einen Weihnachtsmann, aber keine Weihnachtspersonen. Echt? Es gibt, für mich gibt es nur Weihnachtsmann in Farben aber auch. Nee, es gibt auch eine Weihnachtsfrau. Die Weihnachtsfrau ist da daneben. Stimmt, das sind zwei getrennte Emojis. Da haben sie es nicht so gemacht wie beim Rest. Und beim König und der Königin ist es auch so übrigens. Da gibt es auch nichts Genderneutrales. Wo sind denn die Genderneutralen? Stimmt. Bei den Berufen sind die nicht dabei. Das ist ja noch bescheuerter. Ne, wieso doch? Beim Astronaut gibt es einen genderneutralen Astronaut. Also auch beim Zombie. Also wenn du bei Berufen bist, bei der Fee. Ach, das ist dann jeweils die dritte Variante, oder? Nein, die mittlere. Ach, die mittlere ist es sogar. Genau, nur okay. Es gibt keine Weihnachtsperson und keinen neutralen Monarchen. So. Naja, egal, trotzdem Fortschritt, finde ich gut. Ja. Es wird ein bisschen verwirrend, weil die unterschiedlichen Attribute des Emojis unterschiedlich ausgewählt werden. Also die Hautfarbe zum Beispiel durch Drauftippen und das Geschlecht wird so angeboten. Ich bin ja gespannt, wann so der flüssige Übergang kommt, wo du dann so Punkte verteilen kannst. Ich hätte gerne 22% männlich in FF8833, um das mal in alter Notation die Farben anzugeben. Ja, es ist eine Unmenge an Emojis, die wir hier schon so finden. Naja, also der Witz ist, es gibt ja keinen guten Plan dafür. Also was soll ein Emoji sein und was nicht? Ich bin super gespannt, wie sich das dann in 100 Jahren entwickelt und ob dann die Kinder die Emojis lernen müssen, so wie man bei einigen Sprachen, ja, hieroglyphisch zum Beispiel, ganz viele verschiedene Zeichen lernen muss, auswendig lernen muss. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Ich hoffe auch, dass es nicht passiert, vor allem auch bei denen hier. Also ich bin sowieso, also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin eine Plattform und muss alle Emojis unterstützen, plus allem Unicode, allein das ist ja schon, also jetzt eine neue Computerplattform aufzubauen, das kostet ja schon mal sehr viel Schweiß und Effort, nur für Text darstellen, ist schon krass. Es wird auch immer schwieriger, die richtigen zu finden, wenn du jetzt nicht, also mittlerweile auf iOS tippe ich tatsächlich den Namen ein, dann wird das ja angezeigt. Irgendwie auf dem Mac passiert das nicht. Nee, oder nicht doch? Autocomplete oder doch, du hast vielleicht, doch so ein Touchbar. Doch, ich hatte Butter, aber ich habe ja noch nicht Catalina. Deswegen hat es nicht funktioniert. Also. Ja. Aber ansonsten ist es mittlerweile schon schwierig. Da weiß ich, es gibt das Emoji, aber es zu finden ist nicht so einfach. Naja, gut. Interessant. Ach, die Touchbar, die wäre ja toll, wenn die Escape-Taste physisch wäre und nicht. Das sagt derjenige, da müssen wir jetzt die Themen nochmal umbuchseln. Das ziehen wir jetzt kurz vor. Das sagt derjenige, der nicht auf mich gehört hat, im Sinne von, warte doch noch ein bisschen auf das neue MacBook. Ich glaube, du hast es gesagt, nachdem ich es gekauft habe. Nee, ich habe das aber auch schon gesagt. Nicht. Aber es war vom Timing her, weil was nämlich passiert ist, das MacBook Pro 16 Zoll ist. Naja gut, aber mein Rechner einfach zu schlecht. Jetzt rausgekommen. Genau. Du hast das schon lange angekündigt hier im Podcast, das MacBook 16 Zoll ist jetzt tatsächlich rausgekommen und es ist schon irgendwie ein komischer Move von Apple, finde ich, mit diesem Halbjahresabstand, weil die 15er sind ja gebumpt worden, auch mit einer neuen Tastatur gebumpt worden im Sommer erst. Und jetzt gibt's das 16 Zoller mit einer neuen Tastatur. Und ja. Die neue, ist die wirklich die alte oder ist die neu? Also ich habe mich jetzt so, das ist erst gerade passiert, aber mal so mit Secondhand-Informationen von anderen Berichterstattern so informiert. Sie nennen sie Magic Keyboard wieder, also so wie die externe, wie die normale externe vom Ding. Es gab wohl in der internen Präsentation, die bei Leuten stattgefunden hat, unter anderem auch interessanterweise so Marco Arment durfte da auch hin und hat sogar ein Testgerät bekommen. Interessant, was sie da machen inzwischen. Ist es wohl ein bisschen eine geupdatete Version von dem externen Magic Keyboard. Also es gibt auch rechts unten wieder eine Inverted T-Bar, so, also das, die Pfeiltasten sind wieder Pfeiltasten. Gleichzeitig ist es aber nicht so wie früher, dass die unterste Zeile einfach mal ein bisschen höher war, damit man die Pfeiltasten dann auch, also dass die halbhohen Tasten auch nicht so schlimm sind, weil die Tasten ein bisschen höher geworden sind. Nee, die sind alle gleich hoch. Die Reihen bis auf die oberste, die Touchbar ist wieder ein bisschen flacher. Mit der Escape-Taste links und rechts dem Fingerprint-Sensor und in der Mitte einer normalen Touchbar, die auch einen Hauch mehr Abstand hat zu den oberen Reihen. Ob das mein aus Versehen die Touchbar berühren Problem lösen würde, weiß ich nicht. Ich glaube es wenig, weil ich habe halt meine Finger da oben rumliegen auf den Zahlen. Das passiert ja, nicht. Aber also, ist schon meistens das Escape, was man aus Versehen macht. Echt? Nee. Nein. Escape hätte ich gerne als physikalische Taste, finde ich gut. Ich habe aus Versehen, locke ich den Screen, ich mache lauter, leiser, alles Mögliche. Also das ist so meine Okay, also bei mir war es tatsächlich Hauptsache das Escape, was ich aus Versehen auslöse. Deswegen hilft mir das super viel, wenn es wieder eine physische Taste wird. Aber ganz unüblich zu Apple-Verhältnissen, sie haben einfach die 15 Zoller aus dem Programm genommen. Also das 16 Zoller ersetzt das 15 Zoll. Das ist einfach das höhere, das größere MacBook Pro. Ich finde es gut. So, dass es endlich mal ein bisschen wieder Klarheit gibt in der Serie hier. Preislich habe ich jetzt nicht genau verglichen, was es abgeht. Also das MacBook Pro kannst du hochkonfigurieren auf 7.200 Euro, wenn du willst. Hast dann aber auch die Mördermaschine wirklich. Also da hast du 64 GB RAM drin und so Scheiße. Und ich glaube 8 Terabyte wirklich so. Ja, also das ist schon auch, die kann man sich höllenmäßig konfigurieren. Für Marcel jetzt angenehm, die Prozessorleistung ist nicht recht viel besser geworden. Da hast du kaum was verpasst. Die GPU wäre aber viel besser, also wirklich so Unity 1,4-fach besser als vorher. Da ärgerst du dich jetzt natürlich. Vielleicht musst du auch dein altes verkaufen und das neue kaufen. Wer weiß es schon. Ansonsten, also GPU ist auch im 7-Nanometer-Prozess gemacht, also auch weniger Stromverbrauch an der Stelle, insgesamt mehr Batterie, dickeres Netzteil, auch nochmal ein hauchdickeres Netzteil für dieses Gerät, bessere Lüftung und bessere Sustained Performance bei hoher Belastung, weil sie eben die Kühlung besser im Griff haben. Also das ist auch so ein Problem bei Notebooks im Moment. Die pusten relativ schnell und nicht nur die Lautstärke des Pustens ist schlimm, sondern auch das Pusten schafft es nicht, es so weit runter zu kühlen, dass sie auf voller Leistung weiterlaufen. Das heißt, dann drosseln sie sich ein bisschen. Das Ähnliche passiert auch bei iPads und iPhones übrigens, weshalb, wenn man so eine Phase hat, die wirklich sehr rechenintensiv ist, das nochmal zusätzlich zu kühlen, gar nicht schlecht ist. Also so nach einem Update zum Beispiel von dem Gerät Backup wieder einspielen und Fotos durchlaufen lassen beim iPhone, das auf den Kühlpack zu legen mit ein bisschen natürlich Stoff dazwischen, damit es nicht irgendwie kondensiert oder so, vermindert die Zeit auch, weil dadurch mehr Leistung gefahren werden kann. Und dasselbe kann man natürlich mit Laptops machen. Das ist übrigens der Hauptpunkt an meinem jetzigen, also dem 15er vom Sommer, der gar nicht geht. Also der wird echt richtig heiß, immer, wenn du irgendwas mit ihm machst. Ja, ich weiß aber nicht, ob der nicht jetzt genauso heiß wird, sondern nur mehr Leistung kann. So, ja. Also das wäre der typische Apple-Move. Das heißt, die Hitze selber hilft dir nicht, aber die Performance ist halt besser dabei, obwohl es dieselbe CPU ist, wenn man will. Beginnen tut es irgendwie der Preis. Was hast du denn für deins bezahlt? Das müsste ich jetzt nochmal recherchieren. Red mal weiter. Also der Einstiegspreis für das 16er in Deutsch, das kleine 16er. Es gibt so zwei Basismodelle, eins mit 2,6 Core, aber ein 6-Prozessor-Kern oder eins mit 2,3 und 8 Kernen. Einmal i7, einmal i9 auch wiederum. Nicht vergessen, i9 natürlich schicker als i7, weil da tut sich intern einiges, obwohl man weniger Gigahertz hat. Und der Einstiegspreis ist 2.699 und der Einstiegspreis für das höhere Modell ist 3.199. Und man will natürlich, wenn dann, glaube ich, schon das größere Modell nehmen, weil da ist auch die bessere GPU drin und auch schon gleich 1 TB SSD mit dabei, und das ist eh eine gute Basis, die man haben will. Display ist ein bisschen größer geworden, ist aber von der Qualität her wohl ähnlich, geht nur ein bisschen mehr zum Rand. Wir haben nach wie vor nur 4 Universal Thunderbolt USB 3C Ports gemischt. Da hat sich nichts getan, also man kann nichts netter anschließen. Das Keyboard, wie gesagt, die physikalische Escape-Taste und Touch-ID rechts oben, das ist nett, das ist halt symmetrisch. Hoffentlich ist der Touchbar auch ein bisschen weniger anfällig auf die Accidental Touches. Ansonsten älteres Keyboard, hoffentlich geht es nicht kaputt. Marco ist begeistert vom Test her. Ich wäre wahrscheinlich, also es soll wohl ein bisschen weniger Hub haben als das externe iMac Keyboard, aber so in der Größenordnung von dem sein. Insofern, da haben sie zumindest mal einen Schritt in die richtige Richtung gemacht. Wahrscheinlich kann man sich dieses Gerät schon jetzt kaufen eigentlich und hat halt ein recht hochpreisiges Gerät am Start, aber auch eins, das jetzt ein bisschen hält, außer sie switchen dann nächstes Jahr dann gleich wieder um auf ARM. Dann geht es sowieso weiter nach unten. In der unteren Liga hat sich nichts getan, da bleibt noch alles, wie es ist. Und da kann man jetzt mal deutlich sagen, bitte nicht kaufen. Außer ihr wollt unbedingt irgendwie ein MacBook Air und braucht sowas unbedingt gerade im Moment. Ja, das ist passiert, gerade heute, frisch aus der Presse. Wenn ihr es hört, ist es schon länger draußen. Vielleicht gibt es dann auch schon bessere Erfahrungsberichte. Mir ist das 16er inzwischen, also das 15er, auch schon ein bisschen zu groß geworden. Ich habe gerne das 13er für unterwegs, weil das Gewicht ist auch mehr geworden. Das ist wieder 2 Kilo. Das war vorher irgendwie 1,8. Aber dafür ist halt auch mehr Batterie drin im Großen und eine Stunde mehr Batterielaufzeit geben sie an, was relevant sein kann. Aber ich finde, für je mehr Performance, desto irrelevanter wird es, weil du willst eh für volle Performance das Ding am Strom anschließen. Und wenn es am Strom anschließt, ist es ja wurscht, was die Batterie so macht. Ja, insofern, das ist die falsche Größenordnung ob Batterie relevant ist, meiner Meinung nach. Und die FaceTime-Kamera ist leider immer noch die alte. Das heißt, immer noch eine schlechte 720p Webcam da vorne drin, anstatt das geile Zeug vom iPhone, was ich bis heute nicht verstehe. Ja, mach doch da bitte sowohl Face ID und die geile Frontkamera rein vom iPhone, zumindest, dass das nicht so peinlich ist, wenn man damit irgendwie Videokonferenzen macht, weil das ist ja schon ein Arbeitsgerät. So, die Dinge gibt es halt auch noch. Es ist definitiv aber ein Schritt in die bessere Richtung wieder. Man kann hoffen, dass das Ganze dann auch runter in die anderen Modelle fließt und man dann wieder Tasten hat, die nicht doppelt oder gar nicht gehen nach einem Jahr oder zwei oder das Gerät ausgetauscht werden muss. Naja, vielleicht da nochmal mein zweiter Gripe mit meinem Gerät. Das sind tatsächlich die Anschlüsse. Und da muss ich sagen, da verstehe ich auch Apple nicht, weil USB braucht man halt einfach. Da führt kein Weg dran vorbei. Und bis dieses Gerät obsolet ist, werde ich USB 3 benutzen. Ich glaube nicht, dass in der Laufzeit dieses Gerätes, bis ich es abgebe, der USB-Anschluss überflüssig wird für mich. Und deswegen. Also du meinst jetzt USB-A? USB 3.0. Ja, aber USB-A. Also der Stecker ist ja USB-C. Ja, genau. Das ist ja USB. Der große, ja. Genau. Ja. Und deswegen ist das einfach idiotisch. Ja. Ja. Also sehe ich auch so den in irgendeiner Form diesen einen USB-C-Buchse zu haben, zumindest eine. würde das Leben so erleichtern an der Stelle. Auch wenn der Adapter klein ist, den man auch in einem Schlüsselbund haben kann und so weiter. Aber es ist und bleibt halt ein Adapter, leider. Ja, ja, oder sie hätten sagen müssen, okay, wir müssen das machen, damit USB 3 verschwindet. Wobei ich das nicht glaube, weil es wird auch so verschwinden. Wir machen einen Adapter, den man irgendwie einhängen kann, dass es sinnvoll ist. Weil was ich jetzt so habe, ist einer, der so reingesteckt wird und dann so eine Verlängerung des Gehäuses ist. Das ist nervig, weil der wackelt so ein bisschen. Dann gibt's die anderen mit Kabelding. Du musst den halt immer dabei haben und es ist immer so wie so eine Extension deines Gerätes. Also wirklich unbefriedigend. Ja, aber so ist wohl die Zukunft nach wie vor. Also, wenn das iPhone dann auch auf USB-C umstellt, wenigstens hat man dann halt einen Adapter für alles. Ich meine, das ist im Moment ja immer noch nicht so. Das ist bei mir der Hauptgrund, was ich anschließe, das iPhone. Ja, genau. Das wird dann im nächsten USB-C zu USB-C-Kabel, genauso wie es für das aktuelle iPad ja schon ist, aber hast du ja nicht. Das ist übrigens eine sehr lustige Beobachtung. Ich meine, ich habe jetzt seit 20 Jahren Apple-Geräte oder 22. Dass Apple, ich weiß nicht, machen die das bewusst oder nicht? Du hast nie den Zustand, dass du dich fertig fühlst. Dass du mal das Gefühl hast, jetzt passt alles zusammen im Apple-Ökosystem. Da sind immer mindestens 3-4 Baustellen. Bei der Peripherie, bei den Anschlüssen, es passt nie alles zusammen. Das ist so unbefriedigend. Ja, ich denke, das wird mit so grundsätzlich mit der USB-C-Geschichte und Thunderbolt schon anders werden, wobei du dann halt, wie gesagt, diese verwirrende Kabelsituation hast. Ja, hast du die richtigen Kabel, die wirklich auch funktionieren? Ich habe selbst hier auch USB-C zu USB-C-Kabel und ich weiß nicht genau, was die können. Also eins war bei meiner Terabyte externen SSD dabei, die ganz nett ist. So, da war wirklich so ein Kabel dabei. Bei einem anderen Gerät war wieder eins dabei, das in der Mitte eben einen USB-A zu USB-C-Adapter hat nochmal, ein Kabelset ausliefern müssen. So, deshalb gibt es halt im Endeffekt so ein komisches Kabel, das in der Mitte eine USB-C-Buchse und einen Stecker hat. So, das ist praktisch, das ist ein Adapter, aber so eigentlich kann man es USB-C zu USB-C verwenden. Und dann hatte ich jetzt noch von Amazon welche gekauft, nachdem ich nachgelesen habe, weil ich was fest installieren wollte an meinem Rechner, wo wirklich alles Ding belegt ist. Und es ist nach wie vor ziemlich die Hölle. Leider. Ja, aber das ist ja mal die Zukunft an der Stelle. Nichtsdestotrotz, dass das MacBook Pro jetzt kommt, ist ein bisschen komisch. Also vor allem, warum kam es mit so viel Verzögerung? Ist es wirklich so, wollten sie eigentlich noch einen anderen Prozessor einbauen, aber das Intel kam nicht zu Pötte? Oder haben sie es selber ein bisschen zeitlich verbockt? Keine Ahnung. Es ist, glaube ich, aber besser, je früher dieses Gerät rauskommt, umso besser für alle Beteiligten, weil das ist zumindest ein Gerät, über das man sich nicht massiv ärgert. Mich massiv geärgert, wenn es früher gekommen wäre. Weil da hätte ich nämlich gerade mein neues gekauft. Jetzt habe ich es zumindest 6 Monate. Jetzt ist es 6 Monate her, jetzt finde ich es nicht mehr so schlimm. Mhm. Okay, ja. Ja, natürlich eine dumme Argumentation, ja. Gebe ich zu. Was jetzt auch endlich angekündigt wurde, ist, dass der Mac Pro im Dezember kaufbar ist, aber mehr Details haben sie auch noch nicht gesagt. Also im Dezember kann man den bestellen. Wann er wirklich rauskommt, ist, glaube ich, nochmal wann er wirklich geliefert wird, dann ist nochmal was anderes. Aber vielleicht ja dann noch vor Weihnachten für die Leute. Nach wie vor zum Höllenpreis von. Der Monitor kostet 5.000 und 1.000 kostet der extra Stand und 6.000 kostet der Monitor mit der besseren Textur, mit der matte Monitor kostet 1.000er mehr und der Mac Pro selber beginnt bei 6.000. Also wenn man sich so ein Gerät, Dollar wohlgemerkt, Europreis wird dann nochmal höher mit nochmal Tarifen, wie es so schön heißt, Exportzoll, das wird noch alles spaßig. Ich weiß nicht genau, so pro bin ich nicht. Denke ich mal. Der iMac Pro war schon eine komplette Luxusanschaffung hier und der hält hoffentlich noch ewig. Ja. Und ohne Rabatt hätte ich mir den auch nicht gegönnt, auch wenn der Lüfter leiser ist. Also beim iMac Pro ist schon auch wirklich schön, dass der Lüfter verdammt leise ist im Verhältnis zum iMac. Aber bestes Preis-Leistungs-Verhältnis für so ein Mac-Arbeitsgerät ist nach wie vor der normale iMac, der jetzt aber aktuell so ein bisschen von den Specs her veraltet ist. So. Aber das ist eigentlich das Gerät ist immer noch so an einem guten Preis-Leistungs-Speedspot ist. Alle anderen sind eher so, hey, du hast mehr Kohle, weil du kannst ein Apple-Produkt kaufen. Was ich schade finde, das war früher mal. Also das ist die falsche Richtung, finde ich. Aber mein Gott, wenigstens sind es Pro-Geräte auch, die dann in guter Qualität daherkommen. Hoffen wir mal, wenn der Mac Pro wirklich auch das leistet, was er verspricht und nicht genauso wie alle anderen Versuche davor halt innerhalb von 1-2 Jahren obsolet werden und nicht geupdatet werden unterwegs und man hat halt kurzfristig mal so ein Top-Gerät. Wir werden sehen. Ich denke, für Consumer ist die Zukunft eher auf der ARM-Seite der Medaille eh, also was das iPhone und das iPad Pro macht. Aber auch so ein iPad Pro kostet halt schon viel im Moment. ARM wirst du so und so mit Apple. Badabisch, arm wirst du so und so mit Apple. Und zwar dann auch 2021 oder 2022, sagst du. Hast du Gerüchte ausgegraben? Ich habe Gerüchte, ja, es war ganz lustig, weil Stefan, der bei uns im Büro ist, kam gestern angerannt und hat so einen Artikel in der Hand gewedelt mit AR-Brille und so. Gibt's ja schon länger die Gerüchte, 2022 sind die aktuellen, soll irgendwas kommen. Da bin ich auch sehr gespannt, wie sie das machen wollen. Wahrscheinlich wird's für kurzsichtige Menschen wie mich erstmal bei der ersten Iteration einfach kein Produkt geben. Aber mal sehen. Interessant fand ich, es soll ab nächsten Jahr bei der neuen Generation der iPads zumindest schon und dann später auch bei den iPhones ein neuer AR-Chip eingebaut werden, so basierend auf dem Face-ID-Chip, der halt noch besser die Umgebung erkennen kann. Das ergibt nur Sinn, meine ich. Ich weiß nicht, ob das dann bedeutet, das ist eher dafür da, um an der richtigen Stelle Labels einblenden zu können in der Gegend, oder ist es dafür da, Gestensteuerung zu machen, oder vielleicht auch beides? Ich finde, beides ist relevant an der Stelle. Also die Raumgeometrie zu erkennen, dass du dann im Endeffekt Einblendungen hast, die mehr aussehen wie jetzt gerade in Spielen. So Environmental Tutorial, wir hatten es ja letztens von Downhill Dingsbums, Mountain Downhill Super Lonely Strike. Mountains. Lonely Mountains Downhill. Sowas. Weil das ist schon cool, wenn jetzt das wirklich passend im Environment steht, die Beschriftung einfach nur so. Also da könnte ich mir schon relativ viel vorstellen, was seinen Platz finden könnte, wenn seines Tracking wirklich gut ist und auch wenig latent. Und da ist natürlich schon die Face-ID-Kamera-Technik an sich mit der Tiefeninformation ich könnte mir vorstellen, dass es Sinn macht, da in die Richtung zu gehen und dann wirklich, wenn die Hardware dann rauskommt, dass da einiges geht. So, dass es wirklich irgendwie Deluxe ist. Mal schauen. Es ist eigentlich erstaunlich, dass wir noch keine richtige Karten-App haben, also von Apple, die das benutzt. Wie meinst du? Naja, Raum, da wo ich gerade bin, mit Labels versehen, also ja nicht von Apple selber gibt es das nicht, das stimmt. Genau. Es gibt ja diverse Third-Party-Apps, die sowas schon immer mal gemacht haben. Die kann man sich auch nach wie vor angucken. Ich glaube sogar eine von, wie heißt er denn, unser deutscher Kollege, der jetzt Vertu übernommen hat mal und so, weißt du schon, von Tap, wie auch immer. Mist. Entschuldigung, ich habe deinen Namen vergessen, es tut mir leid. Ich weiß gerade nicht, wovon du sprichst. Wirklich? Mir fallen wahrscheinlich gleich die Schuppen. Also die App heißt Vertu und die ist so, ich bin irgendwo und ich hätte gerne gewusst, so die nächsten Drink-Locations und so. Und der hat da auf alle Fälle so eine tolle der Ortwin, jetzt, danke. Der Ortwin. Jetzt fallen die Firma heißt, Groschen. Komm, schnell. Das weiß ich nicht. Ich habe Ortwin nur einmal gesehen. Genau, aber der macht das fleißig weiter und der hat auch so eine Augmented Reality App, glaube ich, die das auch ein bisschen macht. Ich selber nutze nach wie vor das aber nicht. Ja? Also das, ich finde so die Augmented Reality Spiele machen noch am meisten Sinn, die Location-based, auch wenn ich da keinen Bock drauf habe. Also, ich weiß es nicht, wenn das erstmal in die Karten-App eingebaut ist als Ansicht. Oder du bist nah am Ziel und dann schaltet es um auf diese Ansicht oder so. Dann finde ich es schon wieder sinnvoll. Ich sehe immer Probleme damit, wenn es zu weit weg ist, so ein Feature. Das ist wie mit den Strichcodes, nicht Strichcodes, sondern QR-Codes. Jetzt, wo sie in der Kamera-App drin sind, habe ich es ein, zweimal benutzt. Davor nie. Aber das ist auch sowas, das können wir eigentlich immer wieder hier erwähnen. Wenn ihr einen Barcode und einen QR-Code scannen wollt, einfach mit der Kamera-App draufhalten, dann bekommt ihr eine Einblendung und dann könnt ihr was machen. Auf die Idee muss man kommen. Das ist so irre, dass dieses Feature so spät gekommen ist. Genauso wie das Swipe to Right. Wie heißt es eigentlich? Also swipen statt tippen auf der Tastatur. Seit Apple das Feature eingebaut hat, benutze ich es eigentlich. Ah ja. Weil die Tastatur so schlecht geworden ist. Durch das Feature. Also die normale Erkennung, finde ich, ist so schlecht geworden, dass ich jetzt nur noch swipe, weil es einfach viel schneller geht und viel korrekter ist auch die Wörter, die er mir anbietet. Mhm. Ah ja. Ja, nochmal hier ein Nachtrag. Also die Firma heißt FutureTap vom Ortwin und die App heißt Streets, die ein bisschen die Google Street View anzapft, damit man die auch so live mit ein bisschen Einblendungen angucken kann. Und auch in Vertu kann man ein bisschen, glaube ich, Augmented Reality machen an der Stelle. Es ist nach wie vor eine sinnvolle App, wenn man irgendwas sucht um sich rum, gerade weil die anderen Apps halt alle so ein bisschen gestorben sind, die das gemacht haben. Also da war ja damals so, ich weiß schon, Swarm heißt sie jetzt, früher war es was? Das war das. Dieser kurze Moment, wo diese Empfehlungen funktioniert haben, die Community-based, wo die Welt mal besser wurde, bis sie dann wieder in den Abgrund geswitcht ist. Das ist nicht Yelp, oder? Genau, Yelp ist dann der schlechte Überlebende, aber Swarm, der Vorgänger von Swarm. Also Yelp ist jetzt Lieferando und der Bewertungsdienste. So okay. Genau. Jetzt kriegen wir keine Lieferando-Werbung mehr für den Podcast. Shit. Aber ich habe ja immer noch pizza.de. Also ich kann über pizza.de Lieferando. Lieferando benutzen jetzt. Ja, bei Annalena ging aber pizza.de nicht mehr. Die musste sich die Lieferando, die hat es mal in einem Zeitpunkt bestellt, wo die mal kurz dachten, das geht nicht mehr. Ich habe aber gleichzeitig bei pizza.de kriege ich meine alten Bestellungen nicht mehr angezeigt. Das ist auch geil. So. Also ich muss ganz kurz mal konkret ranten, weil das einfach so aus dem Blauen kommt. Lieferando hat einfach die schlechteste Oberfläche von allen Lieferdiensten, die ich in den letzten 2 Jahren benutzt habe. Die schlechteste Ansicht von Restaurants, auch die Auswahl ist total strange. Bestellen ist auch super kacke. Die Menüs sind total weird. Vorher habe ich immer was gefunden, ich finde jetzt einfach nichts mehr. Es ist wirklich weird, weil... Warum? Was mir regelmäßig passiert ist bei irgendeiner Option, weil das halt so eine, ich bestelle was, dann klappe ich die Optionen auf und irgendwo muss ich rechts unten dann nochmal wirklich hinzufügen zum Warenkorb drücken. Und diesen Knopf, der ist so oft aus meinem Blickfeld, gerade bei irgendwelchen komischen Burger-Alternativen mit irgendwas, dann muss ich die Auswahl dann mehrfach treffen, damit es funktioniert. Ja, aber das ist natürlich ein schönes Erstweltproblem. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Beim AR-Gerücht. Also es gibt jetzt, Brillen für ein Apple. Du warst gerade aber erst bei den iPads bekommen, die gute Kamera. Viel mehr habe ich mich gar nicht damit beschäftigt. Also weil die Brillen sind noch so weit in der Zukunft. Mal sehen. Da habe ich halt bloß Angst, dass Apple irgendeine Standardbrille bringt, so wie bei der Uhr. Eine Standarduhr. Und das ist halt, eine Brille will man schon sich entscheiden, wie die aussehen soll. Also gerade Brillenträger wollen das. Und und meine anderen Bedenken waren, ich denke, mit meinen 8 Dioptrien werde ich von Apple einfach nicht beliefert werden erstmal. Ja, okay. Ich denke, so oder so, in dem Zeitrahmen 2021, 2022 könnten aber die Geräte zumindest eine gewisse Qualität aufweisen, dann so die Hardware. Deswegen. Maybe ja, und das ist wirklich ein sinnvoller Schritt von Apple, wenn sie zuerst den Chip einbauen, das rock solid machen und dann ein Gerät anbieten. Ja. Was ich jetzt auch noch im News-Teil erwähnen wollte, weil Big News für mich, ich habe mir jetzt eine Watch Series 5 auch gegönnt. Und jetzt habe ich auch mal so dieses Erlebnis, ja, wenn ich mir gedacht habe, eine Uhr, wo man die Uhrzeit sehen kann, wenn man sie anhat, das ist vielleicht eine, die ich dann wieder trage. Tatsache, im Moment trage ich sie auch mehr schon wieder, habe es aber erst seit 3 Tagen am Start. Also was mir ein bisschen negativ aufgefallen ist an der Stelle, ist, dass auch die Apple eingebauten Apps, wie zum Beispiel der Music Player, die Steuerung des Music Players, nicht nicht im Always-On-Modus funktionieren, sondern die auch mit der Uhrzeit überlagert werden, mit so einer neutralen Uhrzeit. Und ich hätte gedacht, zumindest der allgemeine, das läuft jetzt gerade, Audio-Modus bleibt irgendwie sichtbar oder zeigt dir zumindest dann dein richtiges Watchface an der Stelle, bis du da zurückgehst. Und das fand ich so ein bisschen underwhelming. Und die andere Geschichte ist natürlich in dem allgemeinen Run-Esken, wir haben diese, ich habe diese Uhr wurde als auch als Geburtstagsgeschenk zu Frau Becker, Frau Annalena Becker geschenkt und als solches habe ich meine Uhr dann auch so lange aufbewahrt, aber die wurde schon früher gekauft. Jetzt kam die Uhr mit WatchOS 6.0 daher und jetzt ist die Startup-Experience, wenn man seine andere Uhr schon auf WatchOS 6.1 hat, etwas underwhelming, weil was dann passiert ist, dass man öffnet dieses Gerät und das geht ja eigentlich und dann sagt man so Pair, das ist ja ganz nett, tut man das iPhone in die Nähe halten, kann man es installieren und dann will man vom Backup einspielen und dann steht vom Backup einspielen, bei den Watch-Backups ist die aktuelle nicht mehr dabei, weil die aktuelle eine neuere Version hat. Das heißt, man muss die Watch erst in irgendeiner Form updaten auf die neueste Version. Und anders als beim iPhone, wo sie es inzwischen auf die Reihe bekommen haben, dass in diesem Upgrade-Prozess auch das Update von dem iPhone, das du gerade hast, mit drin ist, haben sie es bei der Watch im Moment noch nicht. Das heißt, du denkst einfach, ist kaputt, geht nicht, komisch, was machst du denn? Annalena hat dann zuerst den Reset gemacht auf der Watch, also im Sinne von, ich will nochmal von vorne anfangen, kann man irgendwie so gedrückt halten und ist dann in den Modus gekommen, der eigentlich ganz interessant ist, nämlich, dann wurde ihr das Update angeboten, so von der Watch-App auf dem Telefon. Dann hat sie das Update gemacht, dann ging das Update aber irgendwie nicht durch, musste man dann die Uhr nochmal neu starten, dann war es doch geupdatet. Das ist so ein bisschen komisch, aber so grundsätzlich, da ging irgendwas in die richtige Richtung. Bei mir hat sich das nicht angeboten, also habe ich die Uhr aufgesetzt, das Update gemacht, die Uhr angepairt, das Backup gelöscht und dann das alte Uhren-Backup eingespielt, damit ich jetzt praktisch meine alte Uhr ersetzen kann. Alles etwas suboptimal, muss ich sagen. Und schade. Das größere Display macht mich natürlich schon ein bisschen fertig, weil das ist schon der Hammer. Da hätte ich vielleicht fast die kleinere Uhr genommen diesmal, weil ich habe auch wieder das große Modell genommen. So, also es wirkt alles relativ groß dadurch. Es ist auch ein schöneres Display, finde ich so. Das ist nochmal irgendwie heller geworden und deutlicher als das alte von meiner Dreier, das ich hatte. Das gefällt mir auch. Was ich ein bisschen schade fand, ich wollte gleich eine App installieren, die man praktisch nur ich habe den Ur-App-Store benutzt, das funktioniert hat, fand ich ganz schön. Und ich wollte so eine Metronom- und Stimm-App mir runterladen, weil ich mir gedacht habe, hey, auf der Uhr, das ist bestimmt toll, kann man einfach die Uhr selber als Metronom und Stimmgerät immer dabei haben. Ich habe diese App installiert und da geht halt das Audio irgendwie überhaupt nicht auf der Uhr. Da kann weder irgendwie Audio annehmen, noch Audio ausgeben. Dann irgendwie, nachdem ich eine Viertelstunde rumprobiert habe, habe ich gesehen, auf meinem Telefon wurde ich gefragt, ob ich denn irgendwie das Mikrofon benutzen darf und nicht auf der Uhr, wegen irgendwelchen Security-Geschichten. Aber ich habe bis heute diese App noch nicht dazu bekommen, dass die irgendwie Geräusche macht auf der Uhr oder Input bekommt. Also die Companion-App, die da auf dem iPhone dann auch installiert wurde dazu, die funktioniert so semi, aber die auf der Watch dann wieder nicht. Und dann war gleich die Experience ein bisschen enttäuschend an der Stelle, weil die Standalone-Watch-Apps eigentlich, die für die Watch gemacht wurden und nur auf der Watch laufen, wären an sich ja nicht schlecht. Aber in dem aktuellen Ökosystem weiß man halt auch nicht, ist es ein Bug, ist irgendwas schräg, will ich jetzt mein Geld zurück von dem Entwickler, warte ich noch ein bisschen auf das nächste Update, hoffe ich, dass da was kommt. Also den konkreten habe ich jetzt mal angeschrieben auf seiner Webseite und bin mal gespannt, ob das dann noch geht, weil die anderen Apps gehen, also Just Press Record zum Beispiel kann normal Audio aufnehmen und abspielen und so, also das geht schon auch, aber die Metronom-Apps, die ich runtergeladen habe, so drei, die gehen alle irgendwie nicht. Eine vibriert so ein bisschen. Kann aber die Watch auch nicht anlassen, so dass man wirklich, das hilft auch nichts. Da müsste man irgendwas umstellen an der Watch, damit es Spaß macht. Insofern, schade, hast weil das wäre so ein Anwendungsfall gewesen. Dazu. Die kann ich natürlich auch irgendwie aktivieren für die Watch, habe ich aber im Moment nicht. Also ich habe jetzt nicht. Also da wollte ich übrigens was Positives erzählen zur Watch. Ich habe ja erzählt, dass ich mein Handy abgedatet habe. Und dann war ich aber unterwegs und das hat noch irgendwie installiert. Und blöd, konnte keine Musik mehr hören, also habe ich die Uhr gepairt mit meinen Kopfhörern, das ging tatsächlich relativ gut und habe Musik von der Uhr abgespielt. Und das war dann eine schöne Erfahrung. Ah, nett. Ja, was ich auch schon gemacht habe, was gar nicht so schlecht funktioniert hat mit der alten Uhr, war von Audible kannst du auch die komplette Audiobücher auf die Watch laden. Und es geht dann auch. Das Problem ist, dass Audible selber dann so ein bisschen ein Übergabeproblem hat. Wenn du Audible hörst, also wenn du ein Buch über Audible hörst mit den Kopfhörern eigentlich auf die auf dein Telefon gepairt und dann in irgendeiner Form irgendwas passiert, dass dein Telefon nicht mehr abspielen kann, macht teilweise bei Play dann die Uhr weiter und übernimmt on the fly, was ein bisschen Magic ist und ein bisschen komisch. Und bedientechnisch ist es dann so sehr confusing alles. Andererseits, man kann dann wirklich mit der Uhr und den AirPods alleine so eine komplette Audiobuch-Session beim Spaziergehen hören, ohne dass man sein Telefon dabei hat. Das finde ich schon auch. Also grundsätzlich ist es zu unterstützen, aber alle beteiligten Sachverhalte machen das Ganze so kompliziert, dass ich auch wieder nicht dazu raten kann. Also ich würde das jetzt, ja, finde ich ja für uns der techniknahen Menschen schon immer wieder eine Herausforderung, damit so umzugehen, dass es irgendwie funktioniert. Aber nach wie vor, meine Mutter hat zum Beispiel auch versucht, die Podcast-App auf ihrer Watch zu benutzen, damit sie bei ihren Workouts draußen einfach mal die hören kann. Und die synkt halt so sporadisch und seltsam, dass sie das halt auch nicht mehr macht. Also es geht schon. Sie kann da ihre AirPods und die Uhr benutzen und alleine. Aber ob der Podcast, den sie dann hören will, dann dabei ist, bleibt ein Mysterium. Und das ist halt auch komisch. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe jetzt diese Uhr und ich hoffe, die ist, die wird noch besser. Die ist aber an sich auch allein wegen der Uhrzeit lesbar. Also die Uhrzeit lesen zu können an der Stelle ist die schon besser. Und weil das größere Display und diese runde Geschichte finde ich ganz nett. Ich muss leider aber auch sagen, so die Kritik, die jetzt Marco Arment auch gemeint hat, von wegen die Watchfaces sind alle so ein bisschen subpar, die muss ich teilen. Also es gibt viele Watchfaces, es gibt aber wenig wirklich hübsche und tolle in der Größenordnung und vor allem auch überhaupt keine analogen, die Sinn machen, wenn ich ehrlich bin. Und viel zu wenig Flexibilität, finde ich. Ja, ich habe jetzt auch so, was ich eigentlich habe, ist das relativ neutrale, das Modular. Das hatte ich schon immer. Und das ist jetzt eigentlich ein bisschen Mist auf der neuen Watch, weil die runden Ecken gar nicht benutzt werden, weil das alles sehr quadratisch ist, sehr rechteckig. Und das könnte irgendwie mehr den Raum füllen, tut es aber irgendwie nicht. Deshalb wollte ich auch ein bisschen gucken, ob ich ein anderes Watchface mache. Aber die sind alle so entweder irgendwie überladen oder nicht besonders hübsch oder ja, echt, das wundert mich so. Und also mit der Ansage auch, dass sie keine Third-Party-Watchfaces erlauben an sich, finde ich es extrem schwach bei dem Designanspruch, den Apple so an sich von sich gibt. So, ja, weil die sind halt einfach nicht besonders hübsch. Die sind halt einfach irgendwie da. Es sind ein paar Basisvarianten. Es werden immer ein bisschen mehr. Und das also ist eigentlich von Anfang an. Ich gehe von Anfang an auf das praktischste Watchface. Das war zuerst, glaube ich, das Utility oder so, weiß ich gar nicht, wie es hieß. Und jetzt eben das Siri Watchface, als das gibt, weil das einfach am praktischsten ist. Das bietet dir halt einige Funktionen schneller an, als wenn du ein anderes Watchface hast. Ich finde es halt potthässlich. Ja, hübsch ist es, das stimmt. Man kann es halt auch nicht selber verschönern. Das ist halt schade. Nee, nicht wirklich. Ja. Aber was die Uhrzeit angeht, was mir aufgefallen ist, wo ich super enttäuscht war, war die Uhrzeit auf dem Telefon, auf dem iPhone. Denn ich habe ja oft Spiele auf, so wie ein Holdown, und da wird keine Uhrzeit angezeigt. Mhm. Übrigens auch eigentlich eine dumme Sache bei Spielen, die man so viel spielt. Ja, wir haben das ja damals extra gemacht bei Lost Cities, dass man die Uhrzeit anzeigt. Weil, dass man es weiß. Und auch bei Carcassonne gibt es eine Einstellung für, mach die Uhrzeit an. An einer anderen Stelle, aber zumindest, dass du eine Uhrzeit hast. Ja. Aber das war gar nicht das, was mich geärgert hat, sondern was mich geärgert hat, war der App-Wechsler. Ich gehe in den App-Wechsler und dann wird nicht, da ist zwar der Platz da, aber da wird keine Uhrzeit angezeigt. Ärgert das fand auch. Ich super nervig. Und was weil ich muss wirklich aus der App rausgehen, um die Uhrzeit zu sehen. Es ist vor allem noch schlimmer, selbst im Control Center, wenn du es runterziehst, wo der Platz oben wäre, wo eigentlich im normalen Fall die Uhr wäre. Du hast recht. Selbst da wird die Uhr nicht angezeigt oben. Wie schlecht ist das? Das ist für meine Begriffe eines der größten Fauxpas an der Stelle, weil du hast da oben die Leiste, da ist die Uhr normalerweise drin und sie ist halt deswegen nicht drin, glaube ich, weil sie auf dem iPad dasselbe Ding verwenden und dann, auf dem iPad ist da noch weniger Information drin an der Stelle. Also da haben sie so viel Absurdes gemacht. Du musst runterwischen praktisch. Notification Center, also einmal komplett so den runterziehen, dann siehst du es. Und tja, ich weiß nicht, was sie gerissen hat. Ich finde die Uhrzeit auch relativ relevant. Und ich muss auch sagen, was mir auf dem iPhone dann auch stört an der Stelle, wir sind all over the place und schon gar nicht mehr in den News, aber mein, wir sind halt zu zweit, da wird es noch viel schlimmer, ist dieser App, diese Affordance zum App-Switchen in Spielen, die regt mich ja so auf. Also überall, wo die so drüber, auch in Videos, wenn ich die angucke, dass da unten das Ding so leicht erscheint. Auch wenn ich nur mal aus Versehen ein bisschen das Ding berühre, das hätte man zumindest dezenter machen können noch oder noch mal schneller weg. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt, ob mir das beim iPad, bei einem iPad Pro, falls es mal geupdatet wird, also falls ich mir ein geupdatetes gönne nächstes Jahr, das scheint ja dieses Jahr nicht mehr zu passieren, ob mich das da auch so nervt, weil so die Bedienung von der Seite gefällt mir gut, aber bei Spielen dieser Balken da unten oder bei Apps, die dann nicht explizit sagen, dass sie Fullscreen sind und diesen Balken, also die Apps können das ja auch noch gut und schlecht machen. Im Sinne von, wenn die Apps das angeben, ist es immer noch schlecht. Ist es immer noch relativ in your face und dann teilweise halt auch mit super krassen Kontrast, also irgendwie eine dunkle Szene in so einem Video und dann kommt da unten ein knallweißer Leuchteindikator rein auf voller Breite im Breite. Gerade bei Apple Arcade ist mir das ganz negativ aufgefallen. Ich hatte es ja schon mal gesagt im Podcast, ich erwarte oder ich hoffe, dass Apple das halt rausschleicht mit der Zeit, mit den Versionen, bis die Leute sich alle, im Grunde haben sich doch jetzt schon alle daran gewöhnt, dass es keinen Homebutton mehr gibt. Ja. Man könnte es doch jetzt schon einfach rausschleichen. Ich denke schon auch, ja. So, jetzt haben wir aber so, ich habe eine Apple Watch Series 5 und dann sehe ich so, der Kompass und die Always-On-Funktion ist super, die Uhr ist auch preis-leistungstechnisch die günstige ohne Funktelefon wirklich, Cellular, geht's auch, finde ich, also da, ich hoffe, die hält jetzt eine Zeit lang. Ja, das ist jetzt so, das ist eine Uhr, wenn die Batterie jetzt nicht komplett den Geist aufgibt, dadurch, dass sie so viel mehr beansprucht wird, dass das Display mal an ist, dann, ich denke mal, bleibe ich mal bei der Uhr für eine Weile. Und der Rest ist dann auch schon gut gegangen. Also auch die Apple Pay draufzupacken, so von allen meinen Konten, war okay. Was man auch sagen muss, so ein kleines Update, viele Banken haben jetzt nachgezogen. Also selbst die DiBa hat jetzt auch eine Debitcard am Start, die man benutzen kann. Also ich habe alle meine deutschen Konten, können auch Apple Pay im Moment. Ich bin mich würde positiv der Barclay interessieren. Was übrigens, Apple Pay ist für mich allein deswegen jetzt fast überflüssig geworden, weil die Banken in Deutschland ja jetzt angefangen haben, die Karten mit Funkchips auszustatten. Mhm. Was lustigerweise tatsächlich eine große Erleichterung ist, also was den Bezahlvorgang angeht. Findest du? Ja. Du musst ja immer noch die PIN eingeben dann, oder? Komischerweise und spookierweise nicht immer. Okay. Sondern nach dem Zufallsprinzip, das ist jetzt zurückgegangen wie damals mit dem Unterschreiben, wo ich auch denke, eigentlich ihr müsst jetzt im Online müsst ihr jetzt fünf Abfragen hintereinander auf verschiedenen Geräten machen und offline macht ihr jetzt sowas, wo dann jeder bezahlen kann, wenn er meine Karte hat. Ein bisschen strange ist das Ganze. Ja. Also ich kenne halt meine Pins nicht so ganz und die muss ich dann immer in OnePassword in meinem Handy nachgucken und das ist dann auch mal nur doof. Das kann nur jemandem passieren, der bei Apple gearbeitet hat. Naja, ich meine, hier hättest du deine Pins niemals vergessen. In the first place, you know? Mhm. Nein. Also wegen, ja, kann unklar sein. Unklar. Kann sein, aber man kann relativ gut mit der Watch zahlen überall. Also ich hatte eine Situation an der Tanke, die war absurd, weil da war sogar so NFC-Lesegeräte an der Tanke, da gibt es wohl so eine Serie, gerade Autobahntanken hier im Frankfurter Umfeld, die haben Probleme mit sowohl Telefon als auch Watch, was ich sehr nervig fand, weil da musste ich da auf einmal irgendwie mit Bargeld zahlen, weil alles andere gerade nicht ging. Weil ich hatte nur die Uhr dabei und mein Geldbeutel und nicht das Telefon und da sind meine Pins drin. Das war dann so ein bisschen eine komische Erfahrung. Mit der Uhr hast du den Kompass jetzt auch mal ausprobiert? Genau, den habe ich ausprobiert. Also der funktioniert ja jetzt doch immer, ohne dass man irgendwas schütteln muss oder so. Genau, der funktioniert immer und der ist relativ gut. Und der kann auch als Complication angezeigt werden, was ich ganz nett finde. Ach, weil dann hast du wirklich so nice. Den in der Complication an so einem Watchface und dann kannst du einfach sagen, hast du immer eine Orientierung. Also deswegen ist so ein Watchface mit vielen Complications eigentlich schon nett, weil da geht auch einiges, also auch Third-Party-Complications können ja da relativ gut. Was ich schon auch gut finde, ist der Noise-Level an der Stelle. Den habe ich jetzt mal angemacht und ich werde gerade mal bei unserem Nachwuchs mal testen, wenn der so ordentlich losballert, wie viel Dezibel das denn so sind. Halten Sie sich nicht so lange in dieser Umgebung auf. Ja, genau. Oh, ja, der Kompass funktioniert gut bei der Apple Watch, ganz im Gegensatz zum Kompass von Tim Cook bei Apple, dessen moralischer ist ein bisschen angeknackst. Erzähl doch mal, Dumm. Ja, es ging gerade eine Reuters-Meldung durch die Gegend, dass Tim wohl mit den Herrn Trump zur zukünftigen oder aktuellen Situation in Texas, nämlich die Produktionsstätte innerhalb so Made in America, eine Führung geben wird. Und Apple stellt sich, also man kann ja vielerlei Meinung sein an sich. Tim selber verteidigt sich ja dann schon auch, man muss ja mit den Leuten reden, zumindest so im Gespräch bleiben, muss man ja. Aber an der Stelle ist es wirklich für Apple halt so ein großes Kohle-Ding. Also sowohl die Trump-Regelung zur Auslandskohle hat Apple wahnsinnig viel gebracht, damit sie die Kohle aus Irland wieder nach Amerika holen können, ohne viel Steuern so an der Stelle, als auch jetzt ein bisschen sich wir machen aber trotzdem auch in Amerika Produktion, und dann auch mit Trump wirklich sich zu treffen und dann öffentlich da auch noch mitzumachen. Ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht schön. Da kann man sich gut dagegen stellen, gerade in der aktuellen Zeit, wo auch sehr stark klar wird, dass der Präsident viel Unrechtens getan hat. Deswegen so, ja, schade. Schade, dass sich Herr Tim Apple da so für seine Firma und für seine Kohle prostituiert an der Stelle. Das müsste nicht sein. Könnte sich Apple auch leisten, nicht zu tun. Aber da geht es wohl doch einfach hauptsächlich um den schnöden Mammon. Ja, weil selbst so absurd wenig nette Konzerne wie Amazon haben sich mit Trump angelegt. Also ich finde es schon, ich finde es auf der einen Seite super schwach und auf der anderen Seite finde ich es eigentlich eine Katastrophe, weil Apple ist eins der reichsten. Ist es immer noch das reichste? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. Ach, da gab es wieder mal ein bisschen Unternehmen der Welt. Und wenn, ich weiß nicht, sie versuchen sich immer dieses Image zu geben und setzen dann, weiß ich nicht. Also es gibt einen Unterschied, ob man Trump in den Arsch kriecht oder sich da neutral verhält. Und ich finde nicht, dass Apple sich neutral genug verhält. Ja, finde ich auch nicht. Also da ginge etwas mehr an Distanz. Aber wie gesagt, ganz die haben sich zu oft getroffen und zu nett gesprochen und da gab es zu wenig Gegenwehr so an sich. Also man kann ja auch Gesicht zeigen an der Stelle. Und das Gesicht des Apple zeigt es halt hauptsächlich, dass okay, Tarife sind vielleicht ein bisschen schlecht für uns, weil für die ganze Industrie und so, und da muss man schon auch mal mit ihm reden und nicht nur dagegen sein. Und es hat alles einfach so, es hat der Geschäftsmann, ich meine, Tim Cook ist hauptsächlich ein Operations Guy und Logistiker und da wird die Kohle optimiert. Das darf man nicht vergessen. Er ist zwar auch sehr schön an dem Menschenwohl interessiert, aber in erster Linie halt an dem Firmenwohl. Kohle first und Bedenken second. Da ist auch gleich eine gute Überleitung zu der nächsten Prostituierung, die Apple ja gemacht hat mit der Apple Card, sich schön mit Goldman Sachs zusammentun. Da ging jetzt, wurde eine sau schön durchs Dorf getrieben, beginnend mit David Heinemeier Hansen, der also Ruby and Rails gemacht hat, wie wir alle wissen, oder jetzt Basecamp führt immer noch mit. Und der hat sich mal in einem sehr langen Tweet-Rant darüber ausgelassen, wie sexistisch doch bei Apple Card die Kreditlinie vergeben wird, weil er und seine Frau haben sich eine Apple Card besorgt und seine Apple Card hat 20-fach höheren Kreditrahmen bekommen. Und selbst mit Nachfragen konnte das nicht behoben werden, obwohl beide sich finanziell die Situation teilen. Das ist natürlich relativ tragisch. Steve Wozniak hat Ähnliches berichtet, dasselbige auch noch an der Stelle. Das Ding ist auf mehreren Ebenen schlimm. Also einerseits, dass es überhaupt so passiert, die Bewertung out of the box. Das andere ist wirklich so dieses ganze Blackbox, Machine Learning Algorithmen bestimmen in irgendeiner Form so diese Sachen, diese Kredite, weil man weiß ja schon gar nicht mehr, was denn so passiert. Das ist ja bei Versicherungsfirmen auch so. Ja, da werden deine Daten irgendwie eingegeben und dann gibt es da eine entsprechende Blackbox von der Firma, die ja teilweise auch wahnsinnig Betriebsgeheimnis ist. Früher war das ja oft auch so ein Wissen von dieses Einschätzen von Risiken war ja wirklich dann das Geschäftsgeheimnis von sowas wie der Münchner Rück und Co., die ja da wirklich im Endeffekt halt ein gutes Gespür für für das Einschätzen von so Risiken dann am Start hatten und dann Angebote gemacht haben. Und inzwischen ist das halt wirklich so, die Außenvertriebler geben Dinge ein in ein Gerät. Dieses Gerät jagt diese Zahlen durch irgendwelche Statistik-Querkorrelationen und danach kommt irgendwas raus dabei. Und es scheint wohl so zu sein, dass an der Stelle, so wie bei so vielen von diesen algorithmenbasierten Einschätzungsgeschichten, die eher auf einem Datenset und Statistik und Learning beziehen, dass da halt alle Diskriminierungsseiten durchkommen. Und in dem Fall halt eben männlich und weiblicher Kreditrahmen, der zwar dann von Goldman Sachs deutlich abgelehnt wurde, von wegen, nee, wir machen das ja nicht absichtlich. Dann gibt es nochmal ein Follow-up-Interview auf CNN dazu, wo es ein bisschen beleuchtet wird, was es denn jetzt heißt. Ja, absichtlich nicht. Aber so automatisch, diese Biases sind da halt einfach drin und das ist alles Kacke. Und selbst wenn sich Leute beschweren können, die entsprechenden Anbieter das im Moment nicht overriden, weil es Firmenpolicy ist, dann sich daran komplett zu halten, was dann wieder, wenn man jetzt ins Versicherungsgeschäft geht, natürlich schon auch so eine gewisse, das Geschäft muss funktionieren und das Geschäft funktioniert halt dann, wenn alle diese Risiken austariert sind in irgendeiner Form. Insofern, man versteht schon, woher das kommt, das ist aber trotzdem tragisch und das ist natürlich falsch an der Stelle und ich kann nur hoffen, dass die entsprechenden Antidiskriminierungsgesetze in Amerika da Anwendung finden, weil das wird jetzt nochmal überprüft und dann gibt es nochmal Haue. Aber das ist die Apple Card ist da wohl deutlich ein Goldman Sachs Produkt. Und man darf auch nicht vergessen, die Apple Card selber ist jetzt auch kein tolles Finanzprodukt. Also auch von den allgemeinen Bezugspreisen, die in Amerika da nochmal eine ganz andere Größenordnung haben. Also die Frage ist Überziehungszinsen, so wie man eine Kreditkarte verwendet. Und die sind totaler Wucher in Amerika, so per se. Und die Apple Card ist da keine Ausnahme. Ja, die hat ein bisschen netteres Interface, aber so die Basiskonditionen für, wenn du die Kreditkarte als Kreditkarte benutzt, sprich du zahlst nicht den kompletten Betrag jedes Monat ab, sondern lässt da ein bisschen Schulden drauf, sind halsabschneiderisch hoch. So. Ich dachte immer, das wäre gang und gäbe in Amerika, die Kreditkarte wie eine Kreditkarte zu benutzen. Es ist inzwischen auch beides. Ah, ich habe vielleicht noch eine andere Karte dabei, Ding, das kenne ich nur aus Amerika. Ja. Also es ist nach wie vor so der Default, aber man kann relativ schnell die ganzen Online-Zahlungen so einstellen, dass sie automatisch alles begleichen. Also ich hatte, wie ich in Amerika war, einfach diesen Haken gesetzt an dem Interface von der jeweiligen Kreditkarte. Also das ging schon auch so, aber der Default ist halt immer, ach ja, da ist ein bisschen Schulden drauf. Das hat in Amerika auch noch damit zu tun, dass du ja stehst und fällst mit deinem Credit Score, was noch viel schlimmer ist als die Schufa-Auskunft bei uns. Und der Credit Score wird halt dann auch wirklich von Schulden haben und diese begleichen. Gefüllt. Das heißt, du willst ein bisschen Schulden haben auf der Kreditkarte, aber nur halt wenige, damit du die und die willst du sehr pünktlich begleichen, damit dein Score da hochgeht. Also du gamest das System, gerade wenn du, damit du genug Credit Score bekommst, um Dinge machen zu dürfen. Das geht dann auch so weit, wenn du ein Haus kaufst und so weiter, dass diese Credit Score darunter leiden kann, dass du mal, also mein Arbeitskollege, ganz schlimmes Ding, habe ich hier, glaube ich, schon mal erzählt, der war in einer WG in seiner Studentenschaft und die haben ihren Comcast-Box, ihre Fernsehbox nicht rechtzeitig zurückgegeben. Und da gab es Mahnungen, die wurden dann auch nie beglichen, großartig, die wurden dann ein bisschen vergessen. Und das war im Rekord noch. 10 Jahre später will er ein Haus kaufen und kriegst vielleicht seinen Kredit nicht rechtzeitig deswegen. So ist es. Ja, da sind wir gut, wenn man dann noch Militärhilfen an die Ukraine zurückhalten kann, um sich das Haus zu kaufen. Aber ja, das können halt nicht alle. Ja. Aber so ist es in Amerika und das ist mit der Apple Card, die gibt es bei uns eh nicht. Und Goldman Sachs ist einfach keine sympathische Firma. Das sollten wir alle wissen, dass Apple da mit zu Bett geht. Mei, Geld ist Geld. So, darf man auch nicht vergessen. Alles, was Apple macht, ist auch im Moment viel einfach mal Business machen. So von den Services über alles Mögliche. Auch wenn die Produkte selber teilweise noch immer das kleinste Übel sind. Ich bin schon langsam echt auf diese. Ich würde gerne davon wegkommen, aber ich kann es nicht, weil sie sind doch noch so viele Größenordnungen besser für mich als Ökosystem insgesamt, als alles andere. Aber es hat so viel Geschmäckle an allen Ecken. So viel Geschmäckle. Da ist es doch schön, dass auch in Deutschland jetzt dann das Geschmäckle von dem Herrn Musk rüberkommt, weil wir kriegen eine Tesla-Factory in Berlin. Ist es nicht fein? Wunderbar. Wunderbar. Ja. Ich habe Gigafactory gelesen und dachte mir, ein Games-Fernsehsender hat doch gereicht. Ja. Aber erzähl du mal mehr, ich kenne mich da ja gar nicht aus. Also das soll schon in der Nähe vom Berliner Flughafen, von der Berliner Flughafenruine sein, oder? Genau, es ist in der Nähe vom Flughafen, es ist wohl ein Ort, wo auch BMW auch was geplant hätte eigentlich so. Und die Geschichte ist aber die, so, Tesla will sein Model Y, glaube ich, da mitbauen und es geht relativ zackig, weil irgendwie wollen die bis Ende 2021 da schon am Start sein, da was mitzubauen und ein großer Arbeitgeber werden, so in der Nähe von Berlin, so mit irgendwie so 10.000 plus Arbeitsplätze an der Stelle und ich bin gespannt. Ist ja an sich nicht schlecht, so, aber also man kann ja von Tesla halten, was man will, aber so an sich so diesen Elektromobilitätsmarkt so ein bisschen anzukurbeln, das haben die schon geschafft und besetzen den halt auch stark. Elon ist nach wie vor ein bisschen eine sehr, sehr schwierige, sehr, sehr, sehr schwierige Figur, aber so ist die heutige Welt wohl mal, dass ein paar Millionäre und Billionäre hier die Weltgeschicke leiten in dem Sinne. Ja, aber so ein Tesla ist auch schön. Also so ein Tesla fahren hat durchaus mal Spaß gemacht. Zeitweise ist es einfach mal mehr Elektroauto, wie Elektroauto sein soll. Ein i3 ist auch nicht schlecht. An sich ist halt das Person, also der Person, die Individualverkehr ist halt schwierig, so finde ich. Also man könnte schon auch nochmal größer denken an der Stelle. Ich dachte, aber von der Prämie erfahren, die die Bundesregierung plant, 4.000 Euro Zuschuss. Ja. Ja, also das sehe ich auch, dass ein großes Auto bleibt halt ein großes Auto, auch wenn es mit Elektromotor fährt, was ich natürlich gut finde, aber es nimmt halt immer noch viel Platz weg. Was an sich natürlich interessant ist, wenn jetzt der Herr Musk auf einmal mit Gewerkschaften zu tun kriegt. Weil in Deutschland wird er ja nicht schaffen, das Ganze ohne Gewerkschaften auf die Reihe zu bekommen. Und dann kann er ja mal sehen, wo er bleibt mit seiner Haltung. Also ich finde es interessant, verfolgenswert, wie denn das Ganze so klappt. Ob der Herr Musk in Deutschland produzieren kann, auf eine Art und Weise, die Firma hält, so in diesem Antigewerkschaftsgebiet, das er ansonsten so vertrippt und es überarbeitet. Auf jeden Fall sind jetzt die Chancen für den Weltraumbahnhof wieder gestiegen. Ach, da wird BR einfach ein Weltraumbahnhof direkt. Ja. Das wäre ja geil. Ja. Direkte Verbindung zu Cape Canaveral. Mhm. Ja, er muss ja auch noch irgendwie die anderen 27 Milliarden Satelliten in den Himmel schießen, dass da alles hell ist in der Nacht, dann, damit wir auch Internet bekommen. Weißt du? Das passiert ja auch noch. Starlink, oder? Starlink heißt es. Wir werden sehen. Kommen wir von unserem Tech-Podcast-Teil, schlittern wir jetzt langsam mal hinüber zum Spiele-Podcast-Teil, der bei uns ja immer eher hinten dran hängt. Noch sind wir nicht beim Konsum. Ich wollte der Chronistenpflicht Genüge tun und erwähnen, dass Guild Links erschienen ist. Guildlings ist das neue Projekt von Sirvo. Und Sirvo, da steckt Escher Vollmer dahinter von Threes. Mhm. Und es hat ihn jetzt mit seiner damals gegründeten Firma jetzt auch 4 Jahre Zeit gebraucht, um das Projekt umzusetzen. Ich hatte noch keine Zeit reinzugucken, weil ich ein anderes Spiel, über das wir dann im Konsum sprechen werden, gespielt habe. Da sieht man mal, dass es schon komisch ist, wenn Apple den Veröffentlichungszeitpunkt bestimmt. Ich möchte, wie gesagt, nicht 4 Jahre an einem Spiel arbeiten und dann kommt es gleichzeitig zu Death Stranding raus oder Red Dead Redemption 2 oder was weiß ich, was es für Spiele gibt. Ja, hast du schon reingespielt? Nee, das ist auch diese komische Nummer, das ist jetzt in dem Abo-Service, das kann ich mir irgendwann mal angucken, ich muss es nicht jetzt angucken, es ist jetzt rausgekommen. Also wenn ich es mir nicht gleich bei Erscheinen angucke, dann kann ich es mir halt irgendwann mal angucken und ich bin im Moment nicht in der Stimmung für diese Art, also für diesen Adventure, auch wenn es mit einer eigenen Mechanik und so ist, aber es ist grundsätzlich mal ein Adventure, das heißt, ich muss mich darauf einlassen können. Und was da heißt gibt's halt Adventure? Weil, also ich hab mir ungefähr 2 Minuten angeguckt von dem Spiel und ich konnte jetzt nicht sagen, ist es eher sowas wie Monument Valley oder eher ein Text-Adventure? Es ist relativ viel Text. Es ist mehr Text-Adventure als Monument Valley, aber dann gibt es hier ein bisschen Kämpfe auch, Action-Rollenspiel, Dings. Auf alle Fälle was, wo die Story relevant ist, man muss sich ein bisschen darauf einlassen können und das Ganze angucken. Das war nichts. Und da bin ich im Moment nicht so viel zu haben. Ich habe hier immer noch The Outer Worlds, was ich vielleicht dann spielen würde, was so dieses komplette Rollenspielgenre bedient. Ich habe auch noch so Oxenfree, wollte ich auch irgendwann mal spielen noch. So Da habe ich irgendwie nicht die Muße zu im Moment. Und deswegen werde ich bei Guildlings auch noch ein bisschen warten, weil da will ich irgendwie in guter Stimmung sein dazu und nicht so in einer, ach ja, nächstes Spiel. So skip, skip, skip, was ja diese ganzen Abo-Dienste einen so anregen zu. So, das finde ich ein bisschen schade. Aber ist erschienen, sieht hübsch aus, ist so ein bisschen nicht low poly, aber so Zeichentrickstil. Nee, wie nennt man denn das? Schwierig. Ich weiß nicht, ob ich schon genug davon gesehen habe. Also relativ vollflächige, schon wenige Polygone, aber eben so ein bisschen knuddelige. Ist das so ein Holdown? Nicht Holdown, sondern wie hieß das andere Spiel mit dem Loch? Das mit dem Loch. Ja, tendenziell so, aber ja, vom Stil her ist es nicht weit weg davon. Also die Schrift hat mich sehr abgeschreckt. Das ist aber, glaube ich, die gleiche wie auf Threes. Diese Runde. Ja, die. Aber bei mir ist das Spiel gleich am ersten Bildschirm dann hängen geblieben. So mitten in der Animation, wo ich dann auch nicht wusste, ist das jetzt gewollt oder nicht. Und dann stand auf dem Bild, schau genau ins Auge. Und da war so ein Auge zu sehen. Und ich habe gestarrt und das Handy hochgehalten und ich habe ganz viel gemacht, weil ich dachte, okay, diese App versucht jetzt irgendwas zu rauszukriegen, ob ich den Bewegungssensor benutze oder so. Aber war es dann nicht, die war einfach abgestürzt. Und ich weiß gar nicht, ob man das Sirvo ankreiden kann oder ob das wirklich dem System anzulasten ist momentan. Ich weiß das jetzt auch nicht, aber viele von den Apple Arcade-Spielen haben so ein bisschen einen Hiccup, gerade beim ersten Mal starten. Ich habe auch Ding gespielt, ein bisschen, nachdem du es erwähnt hast, weil ich wollte ja diesen tollen Klicker spielen von Mosaik, damit ich da auch da ein bisschen mitmache. Und da ist es zum Beispiel so, das ist mir 4-mal abgestürzt jetzt schon, so, weil das läuft irgendwie, so Memory Leaks dann wohl oder wie auch immer, was natürlich blöd ist, weil wenn ich diesen Klicker spiele und es stürzt ab, ist schon sehr unbefriedigend. Dann kommt noch irgendwie diese ganze Basis-Game-Center- Kombination rein, dass ich dann dieselben Achievements immer wieder bekomme an der Stelle ohne Sinn und Verstand und Grund. Ich weiß nicht, ob das an denen liegt oder an, es kann eigentlich nicht an denen liegen, weil es ist dieses Achievement-Bekommen-Banner von Game Center, das wäre nicht das Selbstgemachte. Beim Selbstgemachten würde ich es ja noch verstehen an der Stelle, aber das ist das Offizielle. Insofern komisch haben die, also die Game Center war kaputt. Ich habe auch so das Gefühl, diese Game Center-Login, GameStand-Sync, iCloud-Mix ist halt einer, der gerne beim ersten Start so ein bisschen hakelt und frotzelt und sich nicht genau darauf einigen kann, so ähnlich wie diese wähl doch jetzt mal einen Spielstand von dem Device, das du gerade spielst oder so. Also da kann den Entwicklern, glaube ich, nicht alles angelastet werden, aber es ist schon schade, dass es, obwohl Apple eine dedizierte Plattform ist im Wesentlichen, ja, also die Apple Devices ist, die kann man schon doch, die sind noch abzählbar und haben ähnliche Charakteristiken, da könnte man schon eine zugeschnittene Experience machen auf alle, dass so viele Framerate-Probleme, Grafikprobleme, Glitches, Bedienprobleme am Start sind, das finde ich schon auch sehr schade. Also das, was du letztens erzählt hast bei Mosaic, finde ich nach wie vor, ist verzeihbar, weil Screensharing zu benutzen, um das als um ein Spiel auf dem Fernseher zu spielen, ist schon ein nicht voll supporteter Fall, leider. Und auf dem Telefon, das ist. Das greife ich aber Apple an. Ja, Apple könnte das kontrollieren natürlich, aber der Entwickler ist an der Stelle nicht. Nein, gar nicht kontrollieren, sondern die Entwickler ein bisschen mehr drauf hinnudgen, dass sie für diesen Fall auch programmieren. Ich meine, es hat vorher halt wenig Sinn ergeben. Jetzt durch Controller-Support und so ergibt es viel mehr Sinn als früher. Finde ich gar nicht so. Es hat auch früher schon Sinn ergeben, weil dann ist das iPhone nämlich ein guter Controller für den Fernseher. So. Ja, weil dann machst du on-screen nämlich on-screen nur den Controller und dann passt es auch wieder. Hätte man auch schon machen können. Aber der Anwendungsfall ist halt zu selten so an sich. Also weil es ist zwar, die Leute haben es nicht und es ist so viel los an der Stelle. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, die diversen Qualitätsansprüche, die man da so dran haben könnte, schwierig, ob die erfüllt sind oder nicht. Ich weiß auch nicht genau, wer jetzt an der Stelle dann, also die Entwickler selber scheinen durchaus noch gewillt zu sein, Updates zu machen und Spieldinge zu verbessern an der Stelle, also was man auch bei Grindstone sieht. Ich frage mich ein bisschen langfristig gesehen, wie viel Motivation die so an sich daran haben, wenn das Ding mal erschienen ist, dann noch was dran zu machen, wenn es eh in einem Abo-Dienst ist, ja. Wenn die Wertungen mal im Keller sind, sind sie halt im Keller. Es ist halt immer noch unklar, wie die Entwickler bezahlt werden, deswegen keine Ahnung. Also Apple hat ja groß vollmundig versprochen, dass die Sachen abgedatet werden. Es ist ja auch so, ja gut, vielleicht auch für die neuen Geräte dann natürlich. Es ist auch so, dass jetzt die 100 Spiele da sind übrigens, ja. Toll. Du hast 100 Spiele zur Auswahl. Ich bin komplett erdrückt und ich bin leider ja von dem, also die Durchschnittsqualität der Spiele ist höher, als ich dachte initial. Die Einzelqualität der Perlen ist leider schlechter, als ich mir gewünscht hätte bisher. Vielleicht ist ja Guild Links dann eine positive Ausnahme, aber ich bin, mach mich vor, Pilgrims ist mein Hit. Ja. So, Mosaic ist ein schönes Kunstprojekt, so finde ich, ist es aber jetzt auch nicht, da würde ich auch nicht sagen, ja, mach unbedingt. Und ansonsten, alle, die ich ansonsten so angeguckt habe, sind so ein bisschen mäh, ja, geht schon, vielleicht. Ja, Grindstone ist ein positiver Ausreißer, aber haut mich jetzt auch nicht um. Mal schauen, ich würde gerne über Spiele sprechen, die mich da umhauen an der Stelle. Weiß ich nicht, ob das noch passiert. Also das ist wirklich erstaunlich bei 100 Spielen, dass es so wenig gibt, die einem hängen bleiben. Und ich würde es nochmal umformulieren, weil da ist was sehr Wahres dran, was du gerade gesagt hast. Die Qualität insgesamt ist toll, die Umsetzung ist schlechter als früher. Also die Art der Spiele, die dahinter steckt, finde ich, ist besser als so das durchschnittliche Spiel, was erschienen ist auf iOS. Aber die Qualitätssicherung ist wesentlich schlechter als vorher. Als im freien Markt, würde ich mal sagen. Ich glaube auch, weil es mir dabei Apple Arcade, bitte? Ich glaube auch, weil das Incentive für den Entwickler selber kleiner ist da. Die machen das halt an einer Plattform, glaube ich, fest und ziehen es dann auf die anderen. Genau, ich glaube, es ist nicht mal das Incentive, sondern es ist die Überforderung, dass Apple die Entwickler überfordert hat und gesagt hat, ihr nehmt jetzt euer Mobile-Spiel, was ihr entwickelt habt, oder euer PC-Spiel, was ihr entwickelt habt, und bringt es für diese drei Plattformen gleichzeitig raus. Ich finde es auch nicht schön. Ehrlich und gesagt, viele checken das nicht, wie sie das überhaupt machen können. Ja. Und bei vielen Spielen bietet sich es auch gar nicht an. Und selbst bei Spielen wie Mosaic, wo sich es anbietet, dann hast du dann auf deinem iPhone einen Screen mit vier Menüoptionen und du hast eine Fläche von 2x2 Pixeln, um die anzuklicken. Also starte Spiel und lade und so weiter. So richtig gelungen ist das nicht. Ja. Bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Weil ich denke, Apple wird schon einfach auch regelmäßig weiter pumpen, oder? Ich denke nicht, dass sie jetzt so eine Season machen und jetzt dann sagen, okay, jetzt kommen erst mal ein halbes Jahr keine Spiele mehr. Stimmt, das ist interessant, ob die 100 jetzt wirklich nur Backlog waren und jetzt durch sind und ob sie jetzt die einfach nur bewerten oder ob sie kontinuierlich Zeug releasen. Ich meine, bei 100 Spielen, 52 Wochen hat das Jahr, sagen wir jede Woche sowas Neues rauskommen, da hast du mindestens 52 neue Spiele im Jahr. Ob sie recht viel mehr machen als das, ist mir unklar. Ja, momentan haben sie so drei in der Woche. Ja. Das wären dann 150. Das ist, glaube ich, eine ganz okaye Zahl. Ja, das ist aber schon, was sie halt brauchen, sind Hits. Ne? Das ist so ein bisschen der Punkt. Also ich habe auch wenig Sachen, die gehört von wirklichen Hits. Also selbst Pilgrims wurde mir nicht von anderen Leuten empfohlen, als dass das jetzt richtig ein schickes ist. Von dir jetzt, aber ja, jetzt nicht von der Welt da draußen. Ja. Von der Welt da draußen wurde kurz mal Brother Cards Fall toll gefunden, was ich furchtbar finde. Also wirklich so nach wie vor leider echt furchtbar. Overland fand ich selber als Idee gut, aber die Bewertungen waren schon auf anderen Plattformen zu Recht blöd. So. Und dann gibt es viele, die habe ich einfach noch nicht angespielt. Also es gibt so ein paar rundenbasierte Geschichten, die ganz interessant aussehen, wo ich nicht weiß, ob es ist. Und wo ist der Threes und das genau, das Threes. Holdown. Ja. Also wo ist das Spiel, was so ein Suchtcharakter hat, was man immer wieder und wieder. Genau, und zwar einen angenehmen Suchcharakter. Nicht, weil jetzt wenn man Schlumpfbergen kaufen muss, sondern weil das Spiel halt selber gerne. Hey, das ist ja, so das Bushaltestellenspiel. Ja. Es ist ja nicht mal sowas wie Letterpress oder Lost Cities oder so runde basiert. Also, da gab es, glaube ich, schon ein, zwei von Spielen, die jetzt so ein bisschen die Multiplayer sind, übers Internet, aber so. Dieses irgendwas rundenbasiertes Schickes mit das Minesweeper-Ding. Ja, genau. So was Simples, Gutes an der Stelle. Aber da greift für meine Begriffe auch eben so die Initialkritik, dass Apple den Teil halt einfach nicht drauf hat. So. Das kommt nicht von Apple. Apple hat jetzt geguckt, wer hat irgendwie was im Angebot, was sind ganz tolle Spiele so und die kaufen jetzt irgendwie ein, aber wie schnüre ich das jetzt in ein Gesamtkonzept, das wirklich cool ist an der Stelle, das dann das auch wirklich so den Spieltrieb also das wir sind Gamer, ja? Also im Sinne von wir sind Spielende. Wir haben wirklich einfach so einen unser Herzblut schlägt mit diesen verschiedenen Spielen. Ja? Wir sind Zelda und nicht die schlechte Kopie. Ja? Und selbst die schlechte Kopie war ja gar nicht so schlecht. Also Oceanhorn 1 war sehr gut, Oceanhorn 2 ist ist irgendwie herzloser geworden. Ganz interessant ist in der Hinsicht auch der normale App Store, also der alte sozusagen. Da gibt es ja, habe ich schon erwähnt, die Rubrik jetzt neu auf Apple Arcade. Aber spannend finde ich die Banner oben, weil die sind komplett gefühlt weg von dem, das ist neu, schaut euch das an, was es früher war. Mhm. Da wurde mal vielleicht ein Update mit rein getan oder so. Zu einem, wir stellen hier unser Backlog vor oder Updates oder sowas. Mhm. Also die sind nicht mehr geeignet, um zu entdecken, weil die Spiele da oben gar nicht mehr. Also du kannst dich nicht drauf verlassen, das sind Sachen, die sollte ich mir jetzt angucken, weil da werden oft Sachen auch gepusht, die schon alt sind. Momentan werden Games und da ist Frogger in Toy Town mit dabei. Ja, also der App Store hat da auch noch eine Veränderung durchgemacht. Mhm. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Ja, vielleicht finde ich ja noch eine Perle und ich habe genug Ruhe. Also inzwischen bin ich zumindest von der Haltung her so, dass ich mir denke, okay, ich könnte mir vielleicht mal eins angucken und ich das könnte mal reinpassen. Mal sehen. Es gibt diese Woche, das würde dich freuen, Dom, eine Rubrik Spiele mit Controller. Ah. Und zwar Gris ist dabei, Fez, Minute, The Witness, alles gute Spiele. In den normalen Spielen jetzt. Hyper Light Drifter, genau. Dandara. Hm. Downwell, das ist doch mal interessant. Ja, das finde ich gut, wenn sie das mal pushen, dass es dieses Feature überhaupt gibt. Ja. Ja. Jo, Guildlings ist erschienen, das war das Eigentliche. Und du hast noch einen zweiten spielorientierten News-Items-Punkt. Genau, und zwar die Nominierten des Deutschen Entwicklerpreises sind bekannt gegeben worden, unter anderem in 5 Kategorien, Lonely Mountains Downhill, auch solche Spiele wie Trüberbrook. Trüberbrook, was ja leider so immer ein bisschen negativ Muss ich das nochmal spielen? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Auch nicht. Nee. Anno Huxley 2, The Search 2, also durchaus Spiele, die man, und was mich super freut, Sound of Magic ja, ist nominiert als Mobile und beste Story. Ja, finde ich schön, dass das nochmal irgendwie Aufmerksamkeit kriegt. Und zwei Spiele, die wir auch im Podcast erwähnt haben, bei den Mobile-Spielen, und zwar Snix von Shelley Allen und Vectronom, von dem ja Tobi gerade erst wieder erzählt hat. Ja. Genau. Das stimmt. Interessant, interessant. Dann mehr dazu dann nochmal, wenn die Preise vergeben worden sind. Mhm. Jo. Gut, dann kommen wir doch jetzt zu dem Konsumteil. Der Herr zeitweise konnte nichts anderes tun, als durch die Gegend laufen, scheint mir. Den Tod stranden lassen, habe ich. Also das Interessante ist ja, ich habe mich wirklich zurückgehalten in den vergangenen Jahren, mich spoilen zu lassen. Erstens, ich habe noch nie ein Hideo Kojima-Spiel gespielt, kein einziges. Mhm. Zweitens, wie auch, ich hatte ja keine Konsolen, das war ja alles Konsolenspiel, oder? Ich hatte ja auch keinen PC, also ich hatte überhaupt nicht die Mittel, was zu spielen. Ich hatte weder die Mittel noch Metal Gear Solid, insofern hat mich das auch nicht so wahnsinnig interessiert. Der Mann hat mich auch nicht wahnsinnig interessiert, auch wenn er überall offensichtlich verehrt wird. Mhm. Ich habe, glaube ich, einen oder zwei Trailer gesehen von Death Stranding vorher. Und habe mich dann auch bewusst entschieden, gar nichts mehr drüber zu konsumieren, sondern das Spiel einfach vorzubestellen und dann selber anzugucken. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass da so ein Greta-Phänomen entsteht. Und zwar Menschen, die die Person total toll finden, und Menschen, die Person toll finden, kritisieren, weil sie sie toll finden. Und ich stehe daneben und denke mir, es geht doch überhaupt nicht um diese Person. Also mir ist Kojima. Nicht. Ja, mir ist Kojima wurscht. Ja. Klar, dieses ganze Spiel, mir war auch der Hype ziemlich wurscht. Das ganze Spiel wurde als Meisterwerk verkauft, bevor es überhaupt erschienen ist. Und umso interessanter war es dann, was es eigentlich ist. Für dich, ja, okay. Weißt du eigentlich überhaupt was über das Spiel? Oder? Ich habe so die Eckdaten, ich habe das öfter mal in Announcements dann gesehen, habe mir gedacht, what the fuck, weil so vor allem das Baby in der Glocke. Und dann, ja, man muss von A nach B rennen. So. Also ich werde es insofern Spoiler erklärt. Ich werde es insofern spoilerfrei halten, indem ich fast nichts über die Handlung erzählen werde, also nicht so gut wie nichts. Mhm. Vielleicht ein oder zwei Sachen von ganz, ganz am Anfang. Und ein bisschen was über die Spielmechanik erzählen werde, aber sonst auch nicht viel. Okay. Das heißt, also ich versuche nichts zu spoilern, was einem irgendwie positiv überraschen kann oder so. Das Spiel hat mich an einigen Stellen überrascht und oft auch positiv überrascht. Ah, spannend. Also grundsätzlich für Leute, die nicht gespoilt werden wollen, gar nichts gespoilt werden wollen, die müssen jetzt gleich skippen. Denen möchte ich aber sagen, ich hatte Spaß bis jetzt. Ah, ja. Also ich bin ganz positiv angetan von dem Spiel. Okay, spannend. So, ihr könnt skippen, und ich muss aber noch mal kurz meinen Punkt loswerden. Ich habe es noch nicht gespielt. Ich weiß nicht, ob ich spielen werde. Ich bin jemand, der die Hideo Kojima-Spiele kennt und seit Metal Gear Solid 1 keins mehr davon mochte. So, weil wir wurden Metal Gear Solid 1 war eine sehr schöne Geschichte auf der PlayStation, die alles ausgenutzt hat, gepasst, und danach wurde mir das zu abgefahren, komische Militärthematik, Pseudomilitärthematik, und die hatten nicht mehr Spielprinzipien, die ich toll fand, aber die Grafik war toll, und es war halt abgefahren so. Und das hat mich überhaupt nicht gereizt. Death Stranding selber, da bin ich jetzt noch hin und her gerissen und warte einfach mal ab. Und warte jetzt zum Beispiel auch auf deine Beurteilung im Sinne von, soll ich mir das wegen des Spieles angucken? Nicht wegen der Story, nicht wegen dem Drumherum, nicht dem, was da erzählt wird, sondern wegen der Spielmechanik. Ist die Spielmechanik eine, die mir Spaß machen könnte oder nicht? So, und jetzt zu dir. Naja, das Erste, was ich dazu sagen möchte, es ist lustigerweise, wenn man es dann spielt, gar nicht so abgefahren, wie es wirkt. Also klar, das ganze Setting und was da passiert und dieses Baby und so, das wirkt erstmal super abgefahren, aber ähnlich wie bei Control rüttelt sich das total schnell ein, und es ergibt total Sinn, dass ich da so ein Baby rumtrage. Und es ist dann auch gar nicht mehr weird, Also das finde ich die ersten Sekunden weird, aber das war's dann. Okay, aber so ohne zu spoilern, also musst schon ein bisschen, also wie erzählst du denn jetzt für Leute, die keine Ahnung haben, was das Ding überhaupt ist? Irgendwo muss es schon auftreten. Okay, das ganze Spiel, ja genau, das ganze Spiel spielt, es ist ein sehr originelles Thema, nämlich Postapokalypse. Mhm. Wir befinden uns in der Postapokalypse und spielen Sam, der dargestellt wird von Norman Reedus. Norman Reedus kennt man vielleicht von The Walking Dead, da spielt er Daryl, oder? Daryl, glaube ich, egal. Ich habe schon lange nicht mehr Walking Dead geguckt. Mhm. Und zwar kann man das wirklich sagen, also das kann man mehr sagen als in jedem anderen Computerspiel, was ich gespielt habe, das ist der. Ja. Also auch mehr als zum Beispiel in Horizon Zero Dawn, wo der eine Schauspieler ganz klar erkennbar war. Ich weiß nicht, wie er heißt. Den kannte ich von Lost noch. Da hat er eine Nebenrolle gehabt, aber egal. Aber es ist wirklich, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo ich fand, dass die Menschen im Uncanny Valley so sehr fast auf der anderen Seite des Uncanny Valleys waren. Okay. Also ich finde, also selbst bei, ich finde zum Beispiel bei Uncharted und so, sind die eher noch diesseits des Uncanny Valleys, also ein bisschen stilisiert gefühlt, obwohl natürlich, da sind schon die Poren und alles gerendert, aber irgendwie fühlen die sich noch stilisierter an. Und ja, ich hatte bei Death Stranding wirklich das Gefühl, nee, ich vergesse schon fast, dass das computeranimierte Charaktere sind. Liegt vielleicht auch daran, dass das Spiel mit 2 Stunden, mehr oder weniger 2 Stunden Cutscenes anfängt und sehr wenig Gameplay in den ersten 2 Stunden. Ja? Weißt du, was relativ typisch ist für Hideo Kojima? Das heißt, wenn dir das Thema oder die Story nicht so gefällt, ist es halt schwierig. Und bei den ganzen Metal Gears zum Beispiel war da sehr viel verschwurbelte. Die interessiert mich halt nicht, ich habe mich nicht gefangen, ja. Nicht so wie bei Horizon oder so, das ist relatable, sondern du wirst halt einfach absurder. So. Ja. Also ich fand den Beginn des Films, des Spiels, ja, super stark. Von der Stimmung, okay, von dem reingezogen werden. Ich mochte die Musik gerne. Low Roar heißt die Band, die da einfach Musik beigesteuert hat. Es fängt an wie ein Film und ich fand halt auch die Cutscenes am Anfang sehr stark. Mhm. Es sind, glaube ich, viele von denen als Trailer vorher gelaufen. Schon. Mhm. Also die macht er auch gut. Also die macht diese Art, also die sind auf alle Fälle, es sind gute Cutscenes. Es ist ja halt nur so eine Frage, lohnt sich die für mich? Ja. Die machen eine schöne Stimmung. Es ist, glaube ich, blöd, wenn du die schon kennst, obwohl ich habe sie mir teilweise jetzt schon 2-3 Mal angeguckt. Mhm. Einfach weil es auch interessant ist, die dann nochmal zu gucken, wenn du ein bisschen mehr checkst, was die eigentlich sollen. Was passiert da eigentlich? Ja. Also warum, was soll das denn? Mhm. Und man checkt auch in diesen ersten 2 Stunden nicht viel, was das Spiel eigentlich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Spiel ist in Kapitel unterteilt. Ich bin jetzt im 3. Kapitel und da wird es eigentlich zu einem richtigen Spiel und ist dann erstaunlich konventionell. Mhm. Es ist insofern total Meisterwerk, abgefahren anders, dass es nicht auf Kampf basiert hauptsächlich. Mhm. Also Kampf gibt es, ist aber ein winziger Teil von dem Ganzen. Mhm. Sondern du hast Stealth-Anteile und du hast vor allem Logistik-Anteile. Mhm. Also es ist ein, mehr oder weniger würde ich sagen, ein Logistikspiel als Third-Person-Spiel. Was ich ganz spannend finde. Also es gibt ja viele Logistikspiele, die eher auf der abstrakten Ebene sind, wo du halt so eine 2D-Karte von oben hast und dann, weiß ich, ich muss jetzt gerade so an die Siedler denken, aus den 90er Jahren. Und das ist halt eins, wo du wirklich diese Logistik übernimmst, du bist der Bote und musst planen. Und es fängt damit an, dass du tatsächlich Probleme hast zu laufen. Weil das ist halt ein scheiß Terrain. Das ist halt bergig, da sind überall Steine im Boden und du musst dir gut überlegen, wo gehe ich denn überhaupt lang? Du kannst die, ist relativ leicht, weil du viel Gewicht trägst, die Haltung verlieren und musst es dann ausgleichen mit deinem Controller und halt darauf achten. Deswegen dieser Witz, der im ganzen Netz rumgeht mit dem Walking-Simulator. Ja, das ist halt das, was man im Spiel hauptsächlich macht, zu walken. Ist das Ausgleichen dann mit dem Motion Sensor oder mit den Sticks? Nein, ja, nein. Du gleichst aus mit R2 und L2. Also okay. Je nachdem, in welche Richtung du willst. Oder du drückst beide, wenn du dich stabilisieren möchtest. Mhm. Man hat ganz, ganz lange das Gefühl, dass das Spiel ein großes Tutorial ist, was ich nicht schlimm fand, weil es von der Häppchenanzahl ganz gut war. Mhm. Du musst viele Systeme lernen, es gibt sehr, sehr viele Systeme und deine Hauptaufgabe ist eben, Pakete von A nach B zu bringen. Mhm. In 1000 Varianten und du kriegst immer mehr Hilfsmittel dazu und so weiter. Und dann gibt's halt noch die unheimlichen Gegner, die man vielleicht kennt aus den Trailern und da wird's dann ein bisschen zum Schleichspiel. Mhm. Für mich persönlich waren das sehr, sehr intensive Begegnungen, die ich auch immer versucht habe, am Anfang zu vermeiden. Kann man natürlich nicht, weil das ist noch Tutorial-Teil, da wollen sie es einem beibringen. Das hat aber richtig so Puls gemacht. Mhm. Und auf eine ganz gute Art und Weise, weil das Schleichen ist halt nicht so... Es ist nicht so taktisch, nicht so strategisch, was weiß ich. Es ist mehr so situativ. Okay. Wenn du langsam genug bist, dann schaffst du es eigentlich. Aber dadurch hast du halt wirklich Zeit, dass dieser Geduldsfaden strapaziert wird, den man hat. Ist denn die Zeit für die Deliveries relevant? Also für deinen. Komme ich gleich dazu, eine okay. Sekunde. Das wollte ich noch dazu sagen. Im Grunde geht es darum, die Nerven nicht zu verlieren in diesen Szenen. Und das finde ich ganz spannend, weil das ein bisschen anderen, also klar, bei The Last of Us war das teilweise auch so, aber das war eher so eine strategische Aufgabe. Ich mache jetzt das und dann mache ich das und dann mache ich das. Und hier war es wirklich, ich fange jetzt an zu rennen. Und dann war es halt scheiße oder halt nicht. Oder ich halte es jetzt noch aus, noch weiter zu schleichen, noch ein ganz kleines Stückchen. Vielleicht nochmal zurückzugehen, weil es nötig ist. Die meisten Deliveries sind nicht wirklich relevant, zeitrelevant, gibt es aber auch. Also im Grunde nimmt Kojima da alles, was ihm einfällt zu Deliveries und baut alle Systeme ein, die ihm einfallen. Okay. Das heißt, es gibt halt, normalerweise ist das nicht wichtig, es gibt natürlich zeitbasierte, es gibt welche mit Gegnern, ohne Gegner, mal so, mal so, mal so, mal so, mal so. Später kommen dann Bauelemente dazu zum Spiel, also wo ich Strukturen bauen kann, was auch ganz interessant ist. Und eine Sache, die ich nicht wusste, das ist jetzt auch aber ein Mini-Spoiler, es hat eine Online-Komponente und zwar ein bisschen wie von der Smoothigkeit, wie es integriert ist, ein bisschen wie Journey. Mhm. Nicht da von der Umsetzung, aber du spielst mit anderen Spielern zusammen und das hat einen Impact. Habe ich gehört auch. Und der Teil hat mir schon so, das war intriguing positiv. Ist es schön, ist es auch schön subtil gemacht, dass es so. Also es klang irgendwie so, als könnte man anderen Spielern Gutes tun, wenn man was geschickt macht. So. Und genau. Das fand ich nett. Genau. Und du kriegst plötzlich einen Incentive, du baust da Sachen nicht nur für dich, also schon auch. Du schaust nicht, wie ist die beste Route dahin nur für dich, sondern du hast auch andere Spieler im Blick, die du gar nicht kennst. Mhm. Und das ist ganz spannend. Und das war die größte Überraschung für mich an dem Spiel. Es ist gar nicht nur... Also vom Thema, das Thema habe ich völlig falsch eingeschätzt. Ich dachte, es ist halt einfach so ein Horror-Ding. Aber das Thema ist tatsächlich Netzwerke. Und das Schöne ist, dass Kojima das eigentlich auf allen Ebenen ins Spiel integriert. Spielmechanisch, dann durch diese Online-Komponente, der Austausch. Im Grunde stellt das Spiel die Frage, was bedeutet es, wenn Menschen zusammenarbeiten? Und auf eine gewisse Art und Weise ist es im Spiel sehr, sehr schnulzig und right in the face dargestellt. Weil du wirst die ganze Zeit tot gelobt, also so Gamification-mäßig. Immer wenn du eine Delivery machst, oh, wie toll, du bist so toll. Toll, toll hast du das gemacht. Ist so die Idee, dass man das sehr selbstlos macht, diese Deliveries und nicht... Nee, du kriegst ja Likes dafür. Das ist ja das Interessante. Es ist tatsächlich komplett gamifiziert im Spiel. Du kannst auch den anderen Spielern, den anderen echten Spielern Likes geben. Echt? Und insofern ist es super naiv, diese, also die Aussage ist, lasst uns alle auf der Welt zusammenarbeiten, denn dann kommen wir besser weg. Und das wird in jeder Pore dieses Spiels ausgedrückt. Es wird aber auch lustigerweise durch die Spielmechanik ausgedrückt. Mhm. Was dann die Aussage viel stärker macht, als wenn du einfach bloß eine Aussage als Behauptung hinstellst. Ja. Insofern, also da funktioniert das Spiel ganz gut. Ich muss sagen, mir macht es gerade viel Spaß, so zu planen, immer kleine Neuerungen pro Auftrag dazu zu kriegen. Und ich kann gerade nicht aufhören, Deliveries zu machen, weil es mir einfach Spaß macht, dieses Terrain zu erobern und dann eben auch anderen Spielern zu helfen, Strukturen aufzubauen, die mir helfen und anderen Spielern helfen. Das ist ein bisschen, als hätte man so eine Minecraft-Welt, wo du mit anderen zusammenspielst und sie dir eroberst, erschließt, Gefahren, auf Gefahren hinweist, andere Spieler und so. Das ist ganz cool. Okay. Also diese Grundspielmechanik von mach mal Logistik von A nach B mit allen verschiedenen Elementen, die da so stattfinden und auch mit potenziell Encountern von unangenehmen Wesen und Co. und da drumherum zu schiffen, das ist an sich auch eine sehr tragbare Spielmechanik, oder ist es nur so, dass du die Welt ganz nett findest? Und also, was überwiegt für dich da so als positiver Eindruck? Ja, ich habe, also die ersten 2-3 Stunden habe ich das gespielt wegen der Cutscenes, weil das einfach spannend ist. Was sind denn diese komischen Wesen da und was ist diese Welt und was soll das alles? Und jetzt hat tatsächlich die Spielmechanik übernommen. Was, also jetzt momentan verzögere ich die Hauptstory, um noch ein paar Deliveries zu machen. Ah ja, okay. Weil du denkst, das Spiel ist dir vielleicht zu kurz? Nee, gar nicht. Es ist halt, mir wird da halt so eine Karotte hingehalten, was ich erreichen kann. Und das kann ich halt nur erreichen, wenn ich viele Deliveries gemacht habe. Ich kann die Spielwelt verändern. Also vielleicht eine Sache, und das ist so ein Mini-Spoiler, aber kein richtiger. Und zwar, wenn ich einen Weg lang gehe und den dann nach einer Stunde da wiederkomme, dann ist plötzlich das Gras weg und da ist es braun. Und das heißt, da sind ein paar Leute lang gegangen. Das heißt, ich trample Pfade aus. Und das ist so ein starkes Ding, finde ich, von der Motivation, dass diese Welt sich ändert. Weil die meisten Open-World-Spiele sind halt statisch. Komplett. Sind es wirklich andere Leute, die dann da entlang gegangen sind an der Stelle? Ja, ja, das wird dir sogar angezeigt. Blablabla hat deinen Weg benutzt. Ah. Also, okay. Ich weiß nicht genau, mit wem der dich vernetzt, weil das alles so unter der Haube passiert. Also, ob das eine stabile Gruppe ist und du hoffen musst, dass die alle weiterspielen. Also, oder das ob ist, du finde einfach ich, immer pairst, weiß ich nicht. Aber das Schöne ist tatsächlich, da wo du öfter lang gefahren bist, also du kannst auch selber die austrampeln, da die Welt zeigt dir das. Wo sind die Wege nach einer Zeit? Und am Anfang wirst du in diese Wildnis geworfen, die dir total feindlich gegenüber ist. Und je länger du da bist, umso mehr machst du sie dir zu eigen. Und zwar durch Kooperation. Und das ist halt der Witz. Das ist diese schnulzige Botschaft des Spiels, die auch in jedem Dialog nochmal erwähnt wird. Aber du spielst sie halt und du erfährst sie. Mhm. Das ist ganz cool. Übrigens ist das, glaube ich, auch einer der Gründe, warum Kojima alle seine Buddies als Charaktere im Spiel eingebaut hat. Ah ja. Also es gibt unglaublich viele Cameos. Mhm. Aber was er damit macht, und das finde ich eigentlich ganz schön, ist das Spiel auf einer Metaebene halt nochmal abzubilden. Es geht um menschliche Verbindungen. Mhm. Ob das jetzt eine intelligente Aussage wird, weiß ich nicht. Okay. Wahrscheinlich wird es einfach platt bleiben. Aber eigentlich ganz, aber für mich gerade ganz spannend, also wenn ich es jetzt auch spielen würde, würde ich dann in deiner, also bist du ein Teil meiner Welt da oder nicht? Fände ich ganz nett, wenn du es wärst. Ja, ich befürchte halt, dass dadurch, dass wir dann an so unterschiedlichen Punkten im Spiel sind, uns nicht über den Weg laufen. Ah. Es kann aber auch gut sein, dass der zum Beispiel die Freundesliste anguckt auf der PlayStation. Mhm. Und Leute, mit denen man auf der PlayStation befreundet, ist halt bevorzugt connected. Ich bin ja mal gespannt. Also das ist eine Vermutung. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass er das benutzt. Ich meine, ich denke schon, dass da ausgereizt wird sozusagen. Mhm. Es gibt ein paar wirklich blöde Sachen wie Product Placement für Monster Energy Drink. Ja. Habe ich schon gesehen. Oder für die AMC-Show von Norman Reedus. Weil das passt irgendwie nicht rein. Ja. Also sowas kann man sehr, sehr lustig machen, finde ich. Wenn du irgendwo in der Ecke so eine verrostete Dose finden würdest, das wäre witzig. Aber das ist einfach nur so, ja, das ist dämlich. Okay. Aber so insgesamt, du bist positiv angetan. Also ich bin sehr positiv angetan. Ich finde, wahrscheinlich ist es kein Meisterwerk. Wahrscheinlich ist es einfach mal, also es wirkt sehr von den Strukturen her sehr wie so ein Standard-Open-World-Spiel. Mhm. Mit von den Menüs und so und Hubs und da gibt's Orte, wo du dich aufladen kannst und so Kram. Insofern, das ist auf keinen Fall bahnbrechend in der Hinsicht, dass es ein neues Genre, also dieses, es ist ein Stranding-Game oder ein Death Stranding-Game, völlig absurd, irre. Außer wenn du sagst, okay, alle Spiele müssen halt Shooter sein und alles, was kein Shooter ist, ist ein neues Genre. Mhm. Es ist viel mehr. Naja, gut, gerade er ist ja schon auch ein Sneak, immer Sneak-Mechanik mit reingebaut, ja. So oder so. Und das ist ja auch wieder mehr so al gusto, oder so. Aber das hat mir auch gefallen. Also die waren nicht so abschreckend, weil sie halt nicht so, da musste man nicht so viel lernen, sondern es ist eher eine emotionale Sache, fand ich. Mhm. Nee, also das, ich bezweifle, dass das ein Meisterwerk sein wird. Ich glaube aber, es ist gut, dass solche, dass der AAA-Bereich einfach breiter wird an Sachen, die man machen kann. Genauso wie Control für mich das thematisch halt nochmal in eine ganz andere Richtung bewegt hat, macht das dieses Spiel das teilweise auch mechanisch und das finde ich eine gute Sache. Okay, bin ich ja gespannt. Du hast mich jetzt dazu gebracht, dass ich mir denke, ich muss das jetzt auch zeitnah spielen, wenn es rauskommt, so gerade mit zwei dem Multiplayer-Aspekt. Ja, zwei Endbemerkungen dazu. Also erstens, ich finde diese Debatte um die Person und diesen Hype und das Meisterwerk-Ding sehr, sehr störend. Da ist Kojima natürlich schuld mit und Sony, weil sie es darüber verkauft haben. Aber das wird dem Spiel auch nicht gerecht. Ich finde es viel besser, wenn man das außen vor lässt bei der Beurteilung, weil es gibt sicher viel Negatives auch über das Spiel zu sagen. Mir persönlich hat es halt gefallen. Und das Zweite war, ich kann mir locker vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die es unglaublich öde finden, Sachen von hier noch da zu transportieren. Mhm. Das muss man halt mögen. Wer keinen Bock hat, irgendwas zu optimieren, wird wahrscheinlich unglücklich mit dem Spiel sein. Mhm. Okay. Ja, genau. Ja. Jo. Bin gespannt. Du hast mich dazu gebracht, das jetzt spielen zu müssen, leider. Du bist auch einer der wenigen Menschen, wo ich da kein schlechtes Gewissen habe, weil hier, du spielst so viel, da ist es nicht so, dass du dir das jetzt hier von deinem Erbsensuppengeld absparst. Ja, nee, das ist schon, das ist eher so, das ist so, ich habe das Spiel noch umschifft, weil ich mir zu sehr what the fuck gedacht habe bei diesem Baby im Glas, aber mal sehen. Vielleicht mit der Online-Komponente muss man halt sagen, ist es wahrscheinlich sogar sinnvoller, es jetzt zu spielen. Eben, genau. Das wird ja nicht besser dann. Spannend. Gut, das ist jetzt der Konsum gewesen. Was jetzt kommt, ist dann der Nachklapp und ich hoffe, du hast noch Zeit, Marcel, dann auch noch ein längerer Teil. Ja, eventuell müssen wir ein kleines Break machen, was auch in Death Stranding vorkommt, berühmterweise, nämlich ach, die Toilette benutzen. Das ist natürlich auch mal spannend. Das kann man ja schneiden, gell? Das kann man sicher schneiden. Wir müssen bloß Martin Bescheid geben. Das ist Death Stranding übrigens eine Spielmechanik. Ah, ja. Das ist eben Toilette der ganze Witz, dass diese ganzen Sachen rausgenommen als Trailer so wahnsinnig gewirkt haben, aber im Spiel überhaupt gar nicht so wahnsinnig wirken. Okay. Ja, bin ich ja mal gespannt. Aber bevor wir denn diese Pause machen, nochmal ein kurzer Nachklapp von mir. Luigi's Mansion 3, was ich nicht gesagt habe an der Stelle, ist, wie fantastisch die Grafikqualität ist. Oder ich habe es nicht hoch genug gelobt. Okay. Weil für das, was die Switch so kann und für das, was da am Screen passiert, also gerade auch mit voller Framerate und viele, viele, viele Dinge, die man da absaugt. Also das Hotelzimmer, man saugt ja das halbe Hotelzimmer ein. Ja, wahnsinnig viele Objekte, wahnsinnig schön geschattiert und putzig und schön aussieht. Also gefühlt hübscher, also für mich, für meine Begriffe hübscher als Zelda an der Stelle. als Link's Awakening und ohne Framerate-Probleme. So. Und das eigentlich aus dieser aus diesem schlechten Handy, das da irgendwie zur Spielekonsole geworden ist. Und das ist großartig und dazu habe ich hier ein YouTube-Video für euch verlinkt. Das kann man sich angucken nochmal, um auch diese Begeisterung zu zeigen. So an der Stelle, die vergleichen dann auch so Handheld-Mode zu Fernsehmode. Und genau, das habe ich noch vergessen. Es ist einfach wahnsinnig viel aus dieser Konsole rausgeholt, hochprofessionell, hat mir sehr gut gefallen. Hast du die Chance gehabt, dir das schmackhaft zu machen oder gar nicht? Der Tod strandet immer noch. Der Tod strandet. Ja gut, der strandet jetzt natürlich länger auch. Ja. There is a delivery to make. That's the problem. okay. Ich kann mich da gerade dann nicht konzentrieren. Ich habe bloß festgestellt, dass ich die Switch ja sehr mag, aber viel weniger nutze, als ich erwartet hatte. Aha, echt? Jetzt auf einmal? Jetzt, wo Zelda durch ist? Naja, also so richtig habe ich tatsächlich Breath of the Wild gespielt auf der Switch und jetzt Link's Awakening und Baba Is You und das andere Spiele habe ich eigentlich nicht länger drauf gespielt. Okay. Ich wüsste gar nicht, ob ich eins durchgespielt habe, ein anderes. Vielleicht fällt mir jetzt gerade eins nicht ein. Aber die Ausbeute war jetzt kleiner als erhofft. Naja, also ich hoffe, das ändert sich. Ach, was weiß ich, ob ich das hoffe. Es mag auch jetzt gerade an meinem schönen PlayStation-Setup liegen. Und man hat ja auch immer so Phasen, mal hat man Lust auf was Größeres und dann wieder auf so kleine Snacks. Also ich muss sagen, die Switch habe ich, da habe ich mein Geldwert reingespielt hier. Also von Mario Galaxy angefangen über Breath of the Wild zu Link's Awakening zu Baba Is You natürlich ganz groß. Also gerade auch das Handheld war wichtig. Und bei mir natürlich Slay the Spire nochmal komplett durch an der Stelle. Sehr, sehr, sehr, sehr intensiv. Und ich vergesse noch, glaube ich, ein paar andere Titel. Ja, Sleepy Hollow hätte ich schon fast gesagt. Hollow Knight. Drifter habe ich noch relativ lang gespielt. Aber ich glaube, ich habe nichts durchgespielt, außer Link's Awakening. Wie heißt denn The Roguelike, das ich so lange gespielt habe und jetzt nicht mehr spiele, das so gut ankam auch? Naja, auf alle Fälle, ich habe die Switch, also ich habe mehr Titel auf der Switch gespielt als auf jeder anderen Nintendo-Konsole schon jetzt. Ja, ich am auch. Stück. Und der große Outer Wilds Spoiler-Teil. Da-da-da, lange angekündigt und hoffentlich jetzt auch interessant für euch. Outer Wilds. Jetzt können wir mal mit Spoiler drüber sprechen. Wir haben schon genug über das Spiel an sich gesprochen, dass ihr keine Einführung braucht jetzt, hoffe ich. Ansonsten verweisen wir euch auf eine ältere Folge auf der Webseite nach Outer Wilds suchen. Seht ihr alle Folgen, in denen wir Outer Wilds erwähnt haben, der Reihe nach durchhören und dann habt ihr das Setup gemacht. Jetzt sprechen wir über, wir haben es gespielt und was hat uns gefallen, was fanden wir besonders toll und was ist so ein bisschen mau. Und es ist auf alle Fälle, wie ich schon gesagt habe, auch so eins meiner größeren Spielerlebnisse gewesen. Also mit vielen Aha-Erlebnissen, wie Spiele denn sein können. Deswegen finde ich, ist es wert, nochmal länger besprochen zu werden. So, Marcel, für dich ist es näher dran. Du hast es ja erst vor ein paar Wochen durchgespielt. Was findest du alles erwähnenswert? Das Problem ist ja tatsächlich, welche Spiele ich dazwischen gespielt habe, nämlich welche, die sehr viel Gehirn mit auch benötigen, also sehr viel Story-Ding benötigen. Mhm. East Jade und After Party. Was war denn der Moment, der krasseste Moment für dich im Spiel? Also bei mir hat es ein kleiner krasser Moment war, als ich ganz am Anfang mir meine Codes abgeholt habe und dann gedacht habe, oh, da ist ein Wasserfall. Was passiert wohl, wenn ich den Wasserfall runterfahre sozusagen? Mhm. Dann bin ich gestorben, dachte mir, ja, naja klar, das war schon abzusehen, dass ich da sterben werde. Aber dann wache ich auf und sagte, ich glaube, ich bin gerade gestorben. Und das war wahrscheinlich für mich der optimale Start in diese Loop, die ich schon vergessen hatte oder nicht wusste, dass es die gibt. Ja, die weißt du natürlich auch nicht. Also wenn du in ein Spiel reinkommst, unbedarft, ungespoilert, also anders als ihr jetzt, dann hat man ja keine Ahnung, dass diese Loop kommt. Also mich hat am meisten, also das Wissen, dass diese Loop kommt, hätte mich wahrscheinlich auch vor dem Anfang bewahrt, im Sinne von, ich muss alles abgrasen, wenn ich da am Anfang erst losstarte, weil das war ja so ein bisschen ein Downer als Experience, weil das war so erstmal so dieses, okay, das ist jetzt ein Low-Budget-Game mit komischen Dialogen am Anfang und zu schlechter Grafik. Und wenn ich gewusst hätte, dass das jetzt gar nicht darum geht, dann wäre das wahrscheinlich netter gewesen. Mir ging es ähnlich im Sinne von diese Loop zum ersten Mal zu erleben und dann die Referenz zur Loop auch zumindest der Protagonist hatte die ja auch. Ja, also dass die anderen, die nicht mitbekommen, aber mal selber durchaus Dialogoptionen bekommt dadurch, hat mich schon ziemlich geflasht. Also gerade mal so am ersten Lagerfeuer so den anderen dem sein Gegenüber da ein paar Mal volllabern zu können, oh, ich war doch hier schon mal und so, das hat so ein bisschen einen netten Effekt gehabt. Gerade weil auch so die erste Sache, die ich gemacht habe an der Stelle war, ich wollte den Kometen erforschen, weil da hat irgendwie der Museumsleiter, der auch die Codes verteilt, der gemeint, das hat noch niemand gemacht so. Insofern ja, will ich jetzt mal machen, weil so diese Freiheit zu haben, man sucht sich selber aus, was man denn so macht. Am Anfang fand ich erstaunlich wenig hemmend. Sonst habe ich, wenn sie so hinterhalten, habe immer so ein Gefühl von, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und hier war, oh ja, ich will aber, also ich wusste, ich wollte diesen Kometen als erstes anfliegen. Das war ganz klar. Und das hat mich so gewundert, weil wenn ich so viel Auswahlmöglichkeit habe, habe ich normalerweise totale Optionsparalyse. Ja, das kann ich erklären. Der Anfang ist zwar sehr, sehr schlecht, aber das war zum Beispiel ein Teil des Anfangs, das super clever war. Du sprichst nämlich mit dem Typen, der dir die Codes gibt und der sagt dann, na, was willst du denn jetzt erforschen? Dann kriegst du eine Liste von 8 Sachen oder so und wählst eins aus. Und dann sagt er was dazu. Und ich habe, glaube ich, gesagt, ich möchte was Neues erforschen, was noch nie jemand gesehen hat. Und dann sagt er, ah ja, der Komet, der könnte dich interessieren. Und ich nehme an, dass du das jetzt in dem halben Jahr, korrigier mich, wenn es falsch ist, vergessen hast, dass dieser Dialog stattgefunden hat. Aber da wirst du geprimed, Also ich habe vergessen, dass ich nur eine Option in dem Dialog schon bestimmt habe. Also ich habe gedacht, dass ich da alles abfragen kann. Aber jetzt kann sein, dass das ist das Clevere dran. Ja. Du fragst nämlich genau eine Sache und er fragt eben nicht, willst du dahin fliegen, sondern willst du eher erforschen oder das verstehen oder die alte Kultur oder was ganz Neues oder jemanden treffen? Und dann gibt er dir einen Tipp und das funktioniert aber unterschwellig, weil ich habe auch als ich losgeflogen bin, wusste ich das nämlich auch nicht mehr. Das wusste ich, weil ich nochmal das Spiel von vorne gestartet habe und geguckt habe, wie dieser Dialog abläuft. Dass mich so ein Dialog, also die Optionsraum aufgemacht hat, aber dass der gleich so eine Mechanik benutzt hat, um einen festzufahren auf eine Entscheidung und das gut gemacht war, das habe ich mit der Tat nicht mehr gewusst. Und das finde ich das Spannende eigentlich. Viele, bis auf den ganzen Anfang und die allgemeine Grafikqualität, die aber einfach der Technik geschuldet ist, macht dieses Spiel bei diesem ganzen Entdeckungsprozess von dieser Welt einfach mal nahezu alles richtig. Weil das macht einfach sehr schnell Spaß. So der erste Ausflug auf diesen Komet war so ein bisschen, oh, komisch, jetzt tot, weil in die Sonne gefallen. Also ich habe jetzt auch nicht, ich habe jetzt nicht die Zeitschleife erlebt, so im Sinne von, da ist die Zeitschleife. Ich glaube, das ist auch eine der schlechtesten Sachen, die man so erfahren kann, weil dann explodiert halt die Sonne und alles wird blau und je nachdem, wo du bist, bist du einfach weg. Mal schaffen erst. Ja, Martin hat es ja gemacht, interessanterweise, hat er gesagt. Ja, der hat die ersten 22 Minuten überlebt. Ja, aber das ist, glaube ich, wirklich doof. Ja. Also fürs Spielerlebnis. Ja, und dann war halt so, okay, na, zu einem Kometen fliege ich nicht nochmal, da habe ich jetzt zwar was gesehen, aber so das genauer angucken klappt vielleicht nicht, mache ich mal kleinere Schritte, kleinere Brötchen backen, weil ich will jetzt nicht so schnell wieder sterben, ja, so eine Zeitschleife, ich habe mir gedacht, ich wusste auch noch nicht, dass es eine Zeitschleife ist, die auf 22 Minuten terminiert, ich dachte halt, es ist halt, wenn man stirbt, stirbt man und dann fängt man wieder von vorne an, es ist halt eine nette Spielmechanik im Sinne von, du kannst nicht sterben, so, einfach nur ein nettes Adventure-Style, so, ja, und dann ich hatte das ja da optimal fast, weil ich habe beim zweiten Versuch habe ich den Autopilot angestellt und bin damit in die Sonne geflogen. Und dann dachte ich mir, ah, diese scheiß dummen Programmierer haben es nicht geschafft, den Autopilot zu programmieren, dass er nicht in die Sonne fliegt. Und dann wache ich auf und die erste Dialogoption, die ich kriege, ist, hey, der Autopilot hat mich in die Sonne fliegen lassen. Und das war der Punkt, wo das Spiel mich dann hatte. Ja, das fand ich auch sehr fein, weil das wird auch mehrfach dann referenziert, warum der Autopilot nicht so dolle ist. Also da findest du noch ein paar Ecken so ein bisschen dazu, wie der gemacht ist und wie gut die Technik denn vorangeschritten ist und so Zeug. Und das ist schon so ein schönes so, ja, einfach schön designt. So schön designt. Es gibt viele dieser kleinen Momente und dann diese, was ich auch super schön finde, ist, man läuft halt los von immer derselben Startposition ohne viel Generve. Also das Rückspulen war auf der Xbox ein bisschen langsam leider. Also der Übergang von Sterben zu wieder von vorne. Der hätte ein bisschen schneller gehen können. Aber nichtsdestotrotz, man beginnt dann immer, indem man da so in den Himmel starrt und dann kommt diese eine Explosion und dann haut es irgendwas in irgendeine Richtung und dann steht man auf und dann kann man direkt zum Schiff laufen und losfliegen. Also dass der Weg zum Schiff nicht so weit ist, finde ich auch sehr wichtig an der Stelle. Und dann fliegt man halt irgendwo hin und beim Versuch, irgendwas zu entdecken in diesem kleinen Sonnensystem, passiert es gerne mal, dass man so vom Weg abkommt, weil man halt irgendwie gerade ein bisschen zu doof ist zum Steuern oder mal gerade ein bisschen Aufmerksamkeit woanders, weil das sieht was hübsch aus, fliege ich halt hin, so nach dem Motto. Und das Schöne ist, alle diese Reisen sind rewarding. Es ist, du kannst nahezu nirgendwo hinfliegen und dir dann denken, ach ja, scheiße, jetzt habe ich die Zeit genutzt, um hier so Mist zu bauen. Da gab es nichts Neues. Es ist immer so, ah, jetzt hast du da was entdeckt, jetzt hast du da was entdeckt. Also da hat vom Spieldesign her, finde ich da, finde ich es echt großartig, dass auch alle diese Planeten so eine zeitbasierte Mechanik haben oder die meisten. So, das ist wirklich so. Und gerade die zwei nächsten, also der eine Planet, der in sich zusammenstürzt, der ist, hat halt einfach, je nachdem, wann du den anfliegst, einen anderen Zustand. Und ist ähnlich auch mit dem Ember Twin, wo dann die Sanduhr, wo der Sandplanet so sich ausgießt auf den anderen Planeten. Das ist halt einfach, je nachdem, wann du da ankommst, ist es anders. Oder wenn du zur Sonne fliegst, hast du ja diese Geschichte, dass die Sonne ja vom Explodieren ist und deshalb sich langsam ausdehnt. Das heißt, je nachdem, wann du da hinfliegst, bist du halt mal, hat die mehr Volumen oder weniger und das hat Auswirkungen auf die Gravitation und auch vor allem, ob du zum Beispiel auf diese Sandstation landen kannst, die da um die Sonne drumherum fliegt. Und. Also es ist wirklich grandios gemacht, auch bei den selbst die nervigen Stellen waren nicht so nervig. Ja. So die 22 Minuten sind auch relativ gut gewählt, dass so mal einen Run zu machen nicht, also das heißt, so ein Run dauert halt so zwischen 10 und 22 Minuten gefühlt, je nachdem, was man denn so verbockt oder viel kürzer. Und man macht dann, ach ja, einmal noch. Und dann mal hier noch. Und dann, ach ja, jetzt weiß man schon, man will jetzt so einen Ablauf machen. Den Weg, den man schon kennt, den man halt immer wieder übt. Das ist halt wirklich so dieses Groundhog-Day-Feeling aufkommt. Man übt so einen Ablauf. Und man wird auch immer besser da drin dann mit der Zeit. Man lernt so ein bisschen einfach, wie man denn den Autopiloten benutzt, dass man ein bisschen vorhält, den ein bisschen anmacht, ein bisschen aufhört, was anders benutzt, man mal Dinge schneller liest und langsamer. Also im Sinne von ein Entdeckungsspiel, in dem Sinn, also das war so ein Open-World-Game, wo ich einfach auch wirklich, ich wollte die ganze Welt sehen, weil die ganze Welt war interessant. Da war nichts Unnötiges dabei, so gefühlt. Und das fand ich echt schick. Ja, und man macht die Entdeckungen selber. Also, was ich wirklich schön fand, ich habe, glaube ich, 3, 4 oder 5 Ziele angesteuert am Anfang, je nachdem, wo es mich hin verschlagen hat, weil ich die Controls auch noch nicht unter Kontrolle hatte. Mhm. Und dann hatte ich so viele Sachen, die ich machen wollte. Also mir kam einfach, ich habe ganz viele Pläne geschmiedet, ganz schnell. Da will ich hin, da will ich gucken, da will ich weitermachen. Also das ging super schnell im Spiel bei mir, dass ich einfach unglaublich viel machen wollte. Ja. Und was es wirklich unterscheidet von vielen anderen, ist, dass du die Entdeckungen selber machst. Also ich habe jetzt gerade Death Stranding genannt, das ist kein Spoiler, aber dieses Spiel erklärt dir alles. Ja, du hast natürlich die Neugier, was ist denn das, was jetzt im Spiel gewesen ist? Und im normalen Spiel ist es so, dass du dann halt einen Textschnipsel kriegst oder eine Cutscene oder so und die erklärt dir dann, was das ist. Und das ist dann interessant. Also zum Beispiel bei Spielen wie Horizon Zero Dawn fand ich es interessant, die Erklärung. Aber bei Outer Wilds musst du die selber finden. Also ich bin zum Beispiel am Anfang relativ schnell auf diese Sonde gestoßen, also diese Notrufsonde, Boje sozusagen. Und dann habe ich mir erschlossen, okay, da ist ein Schiff abgestürzt. Und die sind dann da rausgegangen und sind dann in eine Höhle. Also das war auf dem Ember Twin. Mhm. Und dann, was haben die auf der Höhle, in der Höhle gemacht? Oh, also das Schöne war da zum Beispiel, da wurde eine chronologische Geschichte im Ort erzählt. Mhm. An der Stelle sind sie abgestürzt, dann sind sie in die Höhle gegangen, dann haben sie da rumgesucht und es haben ganz viele Dead Ends gefunden, sind ins ganz viele Sackgassen gelaufen und dann haben sie den einen Weg gefunden und sich da niedergelassen. Und dann war ich schon tot, musste ich nochmal hinfliegen, ja. Mehrmals. Aber das war wirklich, ich habe selber eine Hypothese mir gemacht, okay, hier ist jemand abgestürzt, was ist wohl mit denen passiert und konnte dann selber den Plan machen, okay, die werden wohl da rausgegangen sein. Und dann, also selber Antworten darauf zu finden, auf die Fragen, die man sich stellt, das ist was viel zu wenig Computerspiele machen. Und wenn sie es machen, sind es oft so Puzzle, sehr formalisierte Spiele, also Baba is You, ja, da versuchst du auch eine Frage zu, eine Antwort auf eine Frage zu kriegen. Aber da ist es halt, geht's da tatsächlich um Wissen. Mhm. Und zwar, und so selbstmotiviert und gleichzeitig hat man aber auch so dieses, diese netten Bordcomputer, der einem einfach mal festhält, wo man denn war, was denn wo war, in Stichpunkten und in einer ganz angenehmen Art und Weise. Das heißt, wenn man keine Sache hat, die einen jetzt selber sofort motiviert, jetzt dieses Ziel anzufliegen oder was anderes, dann gibt's dort genügend Hinweise, die einen wieder anfixen auf irgendwas auch. Plus, wenn man es über ein bisschen einen längeren Zeitraum spielt, dann ist die Zusammenfassung, die da drin steht, auch einfach ein bisschen das Hilfesystem auch, wenn man ehrlich ist. Mhm. Weil wenn man halt in der Nähe von irgendwas war, was einem irgendeinen Sachverhalt erklärt, im Sinne von, wenn man es gelesen hätte, hätte man es gewusst, so, dann ist da auch so ein Fragezeichen mit Punkt, Punkt, Punkt noch oder so gefühlt. Und wenn man es wirklich gelesen hat, dann ist es in eigenen Worten nochmal formuliert, die Conclusio, die man aus diesem Text dann bekommt. Und das haben sie sehr, sehr schön hinbekommen, finde ich, weil es ist so ein, diese Karte, diesen Bordcomputer will man voll bekommen, die Informationen will man alle sammeln und dann, gerade wenn es gegen Ende geht und man schon an vielen Stellen war, dann findet man da noch so ein paar Restgeschichten. Also bei mir ging es beim Anglerfisch dann irgendwie so, dass der wichtig war, wurde mir dann da nochmal irgendwie klarer und dann habe ich eben auch den Anglerfisch in Ember Twin dann auch wirklich aufgesucht, da der so ein bisschen schwer zu erreichen ist. Auch gut. Was mir dann auch, so bescheuert wie der Anfang ist von dem Spiel, so sehr ist dieses implizite Tutorial gar nicht schlecht. So, also die einzelnen Elemente davon sind eigentlich ganz nett. Also man hat ja so auf diesem Planeten, wo man startet, erstmal so, man spricht mit Leuten, hat da zum Beispiel so ein kleines ferngesteuertes Flugzeug, das sich genauso steuert wie sein Raumschiff. So kann man ein bisschen Raumschiff landen üben und so. Dann gibt es irgendwie so ein bisschen Astronautenanzugstraining unter Wasser. Da kann man halt das machen. Das ist ein bisschen schlechtes Tutorial von der Art und Weise. Und es heißt nicht Tutorial, sondern man macht es halt einfach. Ja, es ist nicht so, mit dem Anzug jetzt irgendwie, so also das Gegenteil von wie bei Control, so das ist ein Kontrollpunkt und da kannst du von A nach B hüpfen. So ist es hier ganz andersrum, sonst einfach, okay, du hast halt jetzt Astronautentraining, also musst du halt einmal kurz den Anzug anziehen und diesen Parcours durchlaufen. So, ja. Oder du kannst mit diesem ferngesteuerten Flugzeug fliegen oder du kannst mit diesem Ortungsgerät irgendwie die versteckten Kinder finden und dann hast du halt das Ortungsgerät mal am Start oder du kannst an dieser Station eine Sonde aussenden, mit der man ein bisschen Fotos machen kann und dann ist eben diese Mechanik an den Start gekommen und das finde ich super, wie vielseitig die geworden ist. Man hat praktisch so eine Sonde dabei, die man nach vorne losschießen kann, die auch der allgemeinen Schwerkraft und so weiter durchaus Folge leistet. In gewisser Art und Weise. Und man kann mit der Sonde dann, wenn man nochmal Knopf drückt, Bilder machen und praktisch aus der Sonde aus in vollumfänglich Fotos machen, in alle Richtungen, von der Sonde aus. Und wenn die Sonde irgendwo hängen bleibt, dann bleibt die hängen und dann kann man immer noch mehr Fotos machen. Oder wenn man das Foto so gemacht hat, kann man das Foto auch stehen lassen und wenn man da was Interessantes entdeckt hat, kann man da dann hinfahren oder so. Und obendrauf kann man diese Sonde auch noch orten. So mit seinem Ortungsgerät. Und dann kann man praktisch die Sonde irgendwo hinschießen und dann eben zu diesem Ort auf eine andere Art und Weise gelangen. Also Orte, die nicht erreichbar sind, kann man mit der Sonde bestücken und dann versuchen, eben mit dem Ortungsgerät außen rumzulaufen oder sowas. Und auch das ja, und Licht gibt sie auch nur ab, also kann genau. Sie so flexibel benutzen. Und das ist so eigentlich so eine simple Mechanik. Du hast diese eine Sonde, die halt Fotos machen kann und die man da losschießen kann und die man orten kann und die Licht macht. Und die ist so viel wert bei dieser Entdeckungsreise, weil die Fotos sind schon allein interessant. Weil du kannst ja die Sonde, wenn du irgendwie um die Ecke nicht sehen kannst, kannst du halt da eine Sonde hinschießen und ein Foto um die Ecke machen. So, um einfach nur um zu sehen, was ist da. Vielleicht also als Entdeckungstool so gigantisch gut. Ja. Und obendrauf finde ich auch die Art und Weise, wie sie die Raumsteuerung eingebaut haben in das Raumschiff. Ich meine, dreidimensionale Steuerung mit so Raketenantrieb so in dem Sinne und Beschleunigung und Anpassung ist so kompliziert und kann so in die Hose gehen. Und die haben das so runtergebrochen, so vereinfacht und es ist trotzdem noch interessant und schwierig und so. Ziehe ich echt meinen Hut vor, weil das ist wirklich so, die Kernspielmechaniken haben sie alle echt super gemacht. Also das Einzige, was bei mir ein bisschen nervig war, waren die Gravitationskristalle. So, die habe ich ab und zu nicht so richtig erwischt. Und das hat ein bisschen genervt. Aber so dieses Ganze im dreidimensionellen Raum erkunden, haben sie echt top gemacht. Ja, ich hatte es ja schon im normalen Podcast gesagt, ich fand es ganz gut, dass die Bewegung ein bisschen schwieriger ist, weil es für mich halt auch ein Anreiz war, daran zu wachsen. Weil du verbringst sehr viel Zeit damit mit dem Spiel. Und dann irgendwann das rauszuhaben, wie man sich bewegt und wie man am besten landet und so, das war schon ganz spannend, fand ich. Also zum Beispiel am Anfang dachte ich, auf diesem Kometen sich zu bewegen, ist die Hölle. Und später ging das echt ganz gut. Dieses Raumschiff ist total interessant, weil im Raumschiff noch total viel Tutorial verborgen ist. Mhm. Also zum Beispiel wird die Gravitation auf dem Raumschiff durch einen Gravitationskristall erzeugt, der da im Raumschiff ist und wenn der kaputt geht, ist die Gravitation auf dem Raumschiff kaputt. Also so kleine Sachen und dann sind da noch Zeichnungen an der Wand und so, die dir so Tipps geben, was du machen kannst. Das ist mir sehr, sehr spät erst überhaupt aufgefallen. Habe ich auch ganz spät erst angeguckt, fand ich sehr lustig. Also dieses ganze Raumschiff genau anzugucken. Also ich habe halt einmal beim Reparieren auch gemerkt, was ich denn so repariere, dass das halt auch so Elemente sind von dem Spiel. Das zum Beispiel, das ist doch genial, oder? Kultur, ja, ja. Dass dieses System einfach da ist, um ein bisschen mehr Bezug zum Raumschiff zu kriegen. Dafür gehen die Sachen kaputt. Damit du auch mal siehst, oh, hier ist ja der Autopilot kaputt gegangen. Ach, ich habe ja einen Autopilot. Vielleicht hast du es ja vergessen. Keine Ahnung. Ja, den benutzt man schon sehr viel. Aber oder ich habe ein elektrisches System da drin. Oh, das könnte vielleicht kaputt gehen an bestimmten Stellen, wo Elektrik eine Rolle spielt. Ja. Ja, ja. Ja, schon auch echt. Echt schick. Und so an sich, alle Spielmechaniken, die sie eingebaut haben, also zum Entdecken, haben mir sehr gut gefallen. Das Dialogsystem, das ist also ein bisschen, also man liest ja im Endeffekt Dialoge einer schon vergessenen Kultur meistens. Und da hat man so einen Universalübersetzer dabei, aber dieses Lesen ist so ein bisschen man spannt so Bäume auf, Gesprächsbäume. Also es ist nicht ganz linear, sondern verzweigt sich ein bisschen. Und das macht erstaunlich viel Spaß, die Texte zu lesen. Also obwohl es sehr textlastig ist, es wird einem ja nicht erzählt, aber das haben sie alles eigentlich ganz gut hinbekommen, dass man die Texte trotzdem ganz gerne liest an der Stelle. Oder es gibt so viele verschiedene Orte, es gibt mehrere verschiedene so Stations von dieser Rasse, die man da so erforscht, die vorangehende. Und da gibt es so Steine, die kann man in so einem Pool legen und dann sieht man die andere Location auch, wie die jetzt in dem Moment aussieht, in dem Moment in der Zeit. Und diese Dinger sind auch so, dass sie über der Zeit hinweg sich verändern. Ja, so, also ein Teil bricht irgendwo von der Station ab und landet dann woanders, das muss man da dann wieder finden. Und je nachdem, wann man das dann so anguckt, ist halt die Situation anders. Oder in dem Ember Twin, der Geschichte ist, glaube ich, wenn der Sand nicht ganz weg ist, ist es dunkel und danach wird es heller. Und da sieht man dann nur die Masken am Anfang so. Also das ist ein Moment, wo man dann noch gar nicht reinkommt. Und da dachte ich einfach, okay, ich habe einen schlechten Traum. Also ich habe einfach diese Mechanik gar nicht verstanden, dass ich praktisch jetzt einen anderen Ort sehe. Und die Mechanik ist halt super, weil jetzt weißt du, dass dieser Ort existiert, jetzt willst du den auch finden. So. Das ist überhaupt sehr clever mit diesen Steinen, die man da findet. Also die machen ja sowohl den Ort als auch den Dialog. Mhm. Also wenn du es in die Tafel tust, kommt der Dialog. Wenn du es in die Säule tust, kommt der Ort. Und ich habe mich am Anfang gefragt, hä, warum kommen die denn doppelt vor oder dreifach oder was so? Ja. Also manchmal kamen halt Texte, die ich schon gelesen habe, bis ich dann verstanden habe, ja, weil das sind die zwei Enden der Diskussion, der Kommunikation. Wenn jemand auf Emberton war und mit jemandem gesprochen hat auf Dark Bramble, was ja nicht der Fall ist, wie heißt denn der? Brittle Hollow. Dann gibt's den gleichen Stein auf Brittle Hollow und auf Embertwin. Ja. Und das ist natürlich doppelt genial, weil du musst nicht immer, also du stößt leichter drauf auf die Konversation und du hast diesen Querverweis und es passt halt auch thematisch, weil die miteinander kommuniziert haben. Genau, und du kannst es halt auch nochmal nachlesen dann an der Stelle, weil du jetzt, weil es im Kontext mehr Sinn macht, oder du kannst es nur dazu benutzen, den anderen Ort anzugucken, nachdem du jetzt die Gegenseite gelesen hast und verstanden hast. Ah, das ist dieser Ort, also gucke ich ihn nochmal an. So. Genau, ja. Das Schöne dran ist auch, diese Dialoge, die du da liest, sind eigentlich voller Brotkrumen. Also das Spiel weiß ja nicht, warum bist du jetzt an diesem Ort. Nehmen wir jetzt mal dieses abgestürzte Raumschiff und da war diese Notboje, da willst du wissen, warum ist es abgestürzt oder so. Und dann gehst du rein und dann kriegst du diese Steintafel. Und da werden dir aber neue Hinweise gegeben für andere Orte in dem Sonnensystem oder Fragen, die da aufgeworfen werden. Und ich glaube, wenn ich das Interview mit den Machern richtig verstanden habe, so funktioniert es überhaupt, die Menschen an dieses Spiel ranzulassen, obwohl nichts geskriptet ist. Ja. Also, dass du an jedem Ort Brotkrumen hast, die woanders hinweisen. Und ich glaube, es gibt 4, 5, 6, weiß ich nicht genau, Hauptmysterien. Und eigentlich überall wirst du immer auf diese Hauptmysterien verwiesen, die sich dann auch in deinem Kopf formen. Also, irgendwann willst du wissen, was ist mit diesem großen Raumschiff passiert, mit dem die Leute da angekommen sind. Dann willst du wissen, was ist diese Solarstation, was wollten die da eigentlich, dann was ist dieses Twin, Ember Twin, wie heißt das, Twin Project? Ja, Ember Twin Project, Ash Twin Project. Ash Twin Project, vielleicht auch, was ist die Ghost Matter und so. Also es gibt so ein paar große Fragen, wo ganz viele Fäden hinlaufen. Und egal, wo du dich im Sonnensystem befindest, findest du eigentlich immer was auch wieder so quer verweist und da zurückführt. Und so wusste ich eigentlich auch immer, an der Stelle will ich weitermachen oder jetzt fliege ich mal zu dem Planeten, um meine Fragen zu beantworten. Also ich war selten stumped, wo ich gedacht habe, ich weiß nicht, wo ich weiter suchen muss nach Infos. Mhm. Ja. Ja. Das ist die Sache ist, das Traversing, also die Bewegung in dem Raum sind eigentlich oft dann Puzzle. Also oft wusste ich, da will ich hin, um nach neuen Erkenntnissen zu suchen, aber ich schaff's nicht, weil das ist schwierig. Und dann sind es oft Puzzle, oft ein bisschen Geschicklichkeit. Wie komme ich denn da jetzt hin? Muss ich besonders schnell sein? Muss ich auf einen bestimmten Zeitpunkt warten? Muss ich eine Technik anwenden? Muss ich vielleicht sogar meine Drohne aussenden, um dahin kommen zu können, wo ich will? Wie umgehe ich die Kakteen? Wie benutze ich die Kristalle, also die Schwerkraftkristalle? Gibt es vielleicht einen anderen Eingang irgendwo, den ich noch nicht kenne? Also es gibt einige Stellen, wo so ein Raum geteased wird mit einer verschlossenen Tür, aber ich muss den richtigen Eingang finden. Und interessanterweise hat es das Spiel ganz oft geschafft, dass es super schwer war, an einen Ort zu kommen. Ich wusste, wo ich hin wollte. Es war super schwer, da hinzukommen. Aber nachdem ich es einmal geschafft hatte, ging es eigentlich relativ flockig, da wieder hinzugehen. Ja. Und oft gibt es dann auch andere Zugänge, die viel leichter sind. Also zum Beispiel gerade bei dieser Sunless City gibt es einen anderen Zugang, da kannst du in wenigen Sekunden reingehen. Ja, das gibt es zum einen und zum anderen. wirklich, man lernt halt so viel dazu. Also dieses, ich bin jetzt so oft in diese Sande City gegangen an der Stelle, da bin ich halt einfach wirklich schneller. So, das ist schon ganz gut. Da fällt mir ein, haben wir eigentlich diesen Podcast verlinkt? Ich glaube, in einer der früheren Folgen, ja. Ich habe gerade nachgesucht, ich habe ihn, glaube ich, nicht gefunden. Deshalb würde ich ihn jetzt nochmal raussuchen, da wo die, weil da ist sehr spoilerig. Deswegen haben wir den vielleicht nur verbal erwähnt und nicht wirklich verlinkt. Mhm. Weil das, ich fand den sehr schön. Der hat sehr schön dargelegt, was sie sich denn dabei gedacht haben. Und man verzeiht dann auch viel mehr, was denn mit der Technik so alles optisch schiefgelaufen ja. ist. Da fangen wir vielleicht erst an mit dem anderen Link, den ich hier habe. Es gibt nämlich auf YouTube ein schönes Let's Play von der ersten Version. Also dieses Spiel ist ja, das hat ja den Award gewonnen. Marcel kann es vielleicht noch besser aufdröseln. Und den das IGF war, Hauptpreis, der immer auf der GDC vergeben wird. Mhm. Den CMUS Award. Nein, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Und in diesem Zustand war das schon ein relativ komplettes Spiel. Aber es war halt optisch noch eine ziemliche Katastrophe, noch mehr. Und vieles war noch ein bisschen anders. Und das Schöne ist, von der Version gibt es aber einen Let's Play, so einen fünfteiligen Let's Play. Und wenn man jetzt die finale Version gespielt hat, ist es sehr schön, durch dieses Let's Play ein bisschen durchzugucken und zu sehen, was haben sie denn geändert noch so an den verschiedenen Sachen? Und was war denn schon da? Wie heißen denn die Dinge anders? Und was haben sie so noch geschraubt? Das fand ich schon sehr schön, weil im Wesentlichen haben sie nur das Spiel, das da den Preis gewonnen hat, aufpoliert. So für jetzt. Also sie haben es nur zugänglicher gemacht, genau. In jeder Hinsicht. Ja. Also genau das Richtige, nicht irgendwie so ein Mordsbrimborium drumherum, sondern eigentlich nur das Ding nochmal schön fein geschliffen über 4 Jahre hinweg. Ist auch geil, oder? Ja. Also was wirklich schön war, ist, ich bin relativ früh im Spiel an einer dieser Tafeln gelandet und habe mir die Texte durch, also die Konversationen durchgelesen und habe gedacht, oh Gott, ich hätte das Spiel nicht auf Englisch starten sollen, ich verstehe kein Wort. Mhm. Am Ende des Spiels dachte ich mir, okay, das lag nicht daran, dass mein Englisch zu schlecht ist, sondern ich habe einfach die Zusammenhänge nicht gekannt. Und habe dann später eben diese gleiche Konversation wieder gelesen und es hat alles Sinn ergeben. Und dass alles Sinn ergibt, das ärgert mich bei Filmen schon immer, also gerade bei Fantasy- oder Horrorfilmen oder Science-Fiction-Filmen, dass das so selten der Fall ist. Bei Spielen gibt es aber auch sehr selten. Und hier ist es einfach so. Und das war sehr, sehr befriedigend. Also mein Highlight-Moment des Spiels war tatsächlich, als ich wirklich begriffen habe, warum es diese Zeitschleife gibt. meine Theorie war nämlich die ganze Zeit, okay, dieses alte Volk hat jetzt gerade diese Probe ausgesandt und die Sonne sozusagen getriggert, damit die explodiert. Die sind jetzt gerade dabei, dieses Experiment zu machen und ich habe es irgendwie nicht verstanden. Wenn die gerade dabei sind, warum sind die dann schon alle tot? Und als ich dann begriffen habe, nee, damals wollten die dieses Experiment machen, sie haben es aber nicht geschafft, die Sonne zum Explodieren zu bringen. Und jetzt explodiert die aus natürlichen Gründen, weil das Universum zu Ende geht. Und deswegen wird dieses Experiment jetzt getriggert, obwohl schon alle tot sind, die das Experiment aufgesetzt haben. Das war für mich der ganz große Moment im Spiel. Das war so das Peak-Ding. Und damit war es aber nicht ganz vorbei, sondern ganz später zum Beispiel habe ich dann erfahren, ja, warum war denn das Experiment noch aufgesetzt? So eine Zivilisation vergeht doch nicht und das Experiment ist noch gerade dabei, funktionstüchtig zu sein. Ja, weil diese Zivilisation wurde ganz kurz nach dem Experiment, nachdem es gescheitert ist, ausgelöscht. Und zwar durch die Dark Matter. Das fand ich ja sehr schön. Das hast du mir ja dann erklärt nochmal, weil das habe ich nicht so rausgefunden im Spiel. Also den Aspekt habe ich nicht so kapiert, weil die Frage hatte ich mir auch beim Exploren dann gar nicht gestellt, warum die denn ausgestorben sind, warum die hier noch tot rumliegen, was soll denn das? Ich habe nur diese komische Death Matter ständig gesehen, die auch so ein die halt auch eins der Mysterien ist, die schon am Anfang eingeführt werden, weil sie praktisch in dem Heimatplaneten so ein bisschen eingezäunt ist. Das ist sowieso ganz nett so. Im Heimatplaneten ist so von allen verschiedenen Aspekten dieser Welt etwas da. Da ist so ein kleiner Bramble-Seed, der gezähmt werden muss. Da ist eben so ein bisschen Dark Matter an der Stelle. Da ist eine Mine von Zeug, also eine der Stationen, eine Location. Also obwohl es so ein kleiner, ziemlich schlecht gemachter Heimatplanet ist, also mit ganz schlechter Rasengrafik und so Zeug, da einfach trotzdem alles vorhanden schon. Jedes einzelne Mysterium so ein bisschen. Und dann noch dieses Museum, das, wo es eigentlich in your face, ja, in your face ist alle, sind alle Aspekte dieses Spieles da. Nur du checkst es noch nicht, wenn du das erste Mal durchliest, weil klar wird einem da was erklärt, aber was es genau heißt, ist es nicht. Und dieser Aha-Effekt mit der Zeit, der ist so schön und der ist so ständig. Ja, es ist so, es gab ein, zwei Spielmechanik-Momente, wo ich mir gedacht habe, oh fuck, das ist jetzt doch wirklich einfach nur doofe Spielmechanik, aber nur zwei und selbst die verzeih ich dem Spiel. Also da habe ich halt dann zur Not dann nochmal auf YouTube geguckt und dann gesehen, dass es wirklich nur ein bisschen Spielmechanik, ich muss da ein bisschen sensitiver steuern und dann geht es schon, ist. Aber alle anderen Momente sind so schöne Aha-Momente. Was war denn dein schönster Aha-Moment? Als dir ein Licht aufgegangen ist und du denkst, ach so ist das. Ich war ja relativ spät erst in diesem Observatorium, obwohl ich auf Brittle Hollow, oder? Brittle Hollow? Ja. Mhm. Dieses Experiment, dass es funktioniert, dass es so Sinn macht, ja, das fand ich schön. Also das war so, da wird mir so in so episodenhaft, indem man in so einem Areal so ein bisschen gezeigt, so Observatorium, nicht Observatorium, sondern Sternenwarten, wie das andere. Wie heißt denn das, wo die Sterne an den Himmel projiziert werden? So Planetarium. So Planetarium-Style wird einem da diese Geschichte von diesem Experiment erzählt und immer mit ein bisschen Text und ein bisschen visuellem Charakter, wo ich dann geblickt habe, ach, das funktioniert ja, so dieses ganze Zeitschleifen-Ding und das Konzept, wie man jetzt diesen Ort findet, den die gesucht haben, vollkommen klar, das geht einfach auf. Das war so ein sehr, sehr schönes Aha-Moment, ja. Also um vielleicht mal noch die Story noch mal ganz kurz zu erzählen, wer sie sich vielleicht nicht zusammengepuzzelt hat. Es gibt diese altertümliche Zivilisation, die hat ein Signal empfangen, das Auge des Universums. Ist das richtig? Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, ist schon so lange her bei mir. Und ist dem gefolgt und ist dann gelandet in diesem Sonnensystem, aber leider im Dark Bramble. Und das ist nicht so der geilste Ort, um zu landen, weil das so eine in sich verschachtelte Dimension ist. Und dann haben sie sehr schnell eben drei Rettungskapseln ausgesandt. Eine ist im Dark Bramble geblieben und da gestorben sozusagen, die ganze Crew, was ich übrigens einen herzzerreißenden Moment fand, als ich diese Crew da gefunden habe. Ja. Und dann später checkst du, was das Problem war, warum die gestorben sind. Wegen eines wissenschaftlichen Missverständnisses. Das fand ich auch sehr großartig. Weil sie gedacht haben, dass ihr Schiff da ist, aber durch diesen verschachtelten Raum im Dark Bramble ist das Schiff halt woanders. Ja. Genau, die andere Crew ist auf Brittle Hollow gelandet und die dritte auf Ember Twin. Und dort haben die Siedlungen gegründet und haben dann versucht, eben das Auge des Universums zu finden mit der Zeit. Und haben da ein großes, also erstmal haben sie so simple Apparaturen gebaut, die haben aber nicht funktioniert, also auf dem Mond und diese große Sonnenuhr auf Ember Twin. Das hat alles nicht funktioniert, also haben sie gesagt, sie machen ein großes Experiment. Sie haben nämlich rausgefunden, dass man, wenn man Dinge durch ein schwarzes Loch schießt, die in einem Millisekundenbereich früher da ankommen, als sie weggeschossen wurden. Und das kann man nutzen, eben um eine Zeitschleife zu machen. Oh Gott, jetzt wird es schon kompliziert, ne? Ja. Okay, sie haben gesagt, man kann dieses Auge des Universums nicht finden, außer optisch. Und deshalb wollten sie eine Sonde aussenden, die in eine Richtung fliegt und sozusagen Bilder macht und nach dem Auge sucht. Mhm. Jetzt ist das Problem, das Sonnensystem ist sehr, sehr groß. Also eine Sonde loszuschicken reicht nicht, sondern du musst ganz, ganz viele Sonden wegschicken. Und um dieses Problem zu umgehen, haben sie gesagt, okay, wir machen eine Zeitschleife und schicken in jeder Schleife die Sonde in eine andere Richtung, bis eine Sonde zufällig das Auge trifft. Mhm. Wie machen sie eine Zeitschleife? Eine Zeitschleife kann man eben durch diese schwarzen Löcher machen, allerdings braucht es viel Energie und eine 22-Minuten-Zeitschleife braucht so viel Energie wie eine Supernova. Mhm. Deswegen haben sie eine Sonnenstation aufgebaut, mit der sie eine künstliche Supernova erzeugen wollten. Was nicht so schlimm gewesen wäre, denn sie hätten diese Zeitschleife gemacht, die Sonne wäre zwar immer explodiert, aber sobald sie das Auge gefunden hätten, hätten sie das Experiment abgebrochen, weil sie gewusst hätten, wo das Auge ist und dann wäre die Sonne auch nicht explodiert. Genau, und die Idee war so, wenn die Sonne explodiert und die Energie praktisch in dieses schwarze Loch, auf dieses schwarze Loch auswirkt, dann wird man in der Zeit 22 Minuten zurückgeschickt. Das heißt, man hat 22 Minuten Zeit, dann dieses Experiment abzubrechen und die Sonne eben nicht zum Explodieren zu bringen. So. Genau. Und das war auch einer der schönen Momente. So, dann bist man auf der Sonnenstation und dann liest man auf einmal, ach ja, das war eine nette Idee, aber die Supernova auszulösen, das kriegen wir nicht hin, energetisch. Und das fand ich ganz nett, weil da war dann so ein großer Aha-Moment. Ach so, das hat nicht geklappt. Die haben die Zeitschleife gar nicht gestartet, aber jetzt explodiert die Sonne. Genau, sie haben es nie gemacht. Das habe ich nämlich die ganze Zeit nicht verstanden, dass dieses Experiment nie stattgefunden hat, bis eben jetzt. Zwar nicht nur, weil sie die Dark Matter gefunden haben, die sie kaputt gemacht hat, sondern wirklich, weil es dann nicht funktioniert hat. Die Sonnenstation konnte nicht die Supernova auslösen, aus Gründen. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum, aber so. Und dann war es eben so, okay, sie kann dieses Experiment nicht starten. Wenn die Sonne explodiert, dann wird das Experiment zwar eh gestartet, aber bis dahin haben sie ja eh nichts zu tun. Sie bekommen auch keine andere Idee. Und was passiert jetzt? Es kommt ein Komet. Ja, es kommt ein Komet vorbeigeflogen und der ist spannend, da fliegen wir doch mal hin. So. Und dann fliegen die da auf diesen Kometen und das ist eben dieser Komet, den ich jetzt auch am Anfang besucht habe. Und auf diesem Kometen ist dann innen drin eben so dieses Ding, das die, also so ein Kristallzeug, wo die Dark Matter sich verteilt hat über das ganze Ghost Matter heißt es, genau. Entschuldigung. Da war ein Ding und das wollten sie, da haben sie angeguckt, war interessant, da ist noch, da schweben noch die Leute drumherum und dann scannen sie dieses Ding und dann, ja, ist spannend, will ich mir genauer angucken, ich will es mir genauer angucken und dann gucken sie es zu genau an und dann flutet es halt das ganze Sonnensystem mit dieser Ghost Matter und diese Ghost Matter macht halt Leben kaputt, so. Also vor allem die Art von Leben. Und jetzt sind sie halt tot. So. Aber an Ort und Stelle zu dem Moment. Genau. Und die Frage ist, wo ist denn die Ghost Matter? Und das wird ja halt ganz am Anfang gesagt. Ja, die verschwindet mit der Zeit. Ja. Über die Jahrtausende. Genau. Und deswegen findet man im ganzen Universum eben diese tödliche Ghost Matter, aber halt nur noch in kleinen Spuren. Ja. Und so geht halt alles auf. Das ist das Schöne. Es geht alles ineinander auf und es ist schön gemacht. Was ich dich noch fragen wollte, Marcel, es ist ja so, es gibt diesen einen Mond. Ja, so, und es gibt einen Mond, der ist mal an jedem dieser Planeten und einmal ist er auch weg. Und dieser Mond, den muss man, wenn man den beobachtet, bleibt er da. Wenn man wegschaut, ist er woanders. So. Das ist sowieso so eine nette Spielmechanik, die auch im Museum einem erst erklärt wird schon. Es gibt Dinge, die guckst du an, dann bleibt es da und wenn du die nicht anguckst, also entweder weil das Licht ausgeht oder weil du wegguckst, dann verwechseln die den Ort, dann sind die woanders. Und der Mond ist halt genau so und dieser Mond kann eben auch in der Umlaufbahn von diesem Auge sein. So. Und man kann dann über Mittel und Wege diesen Mond erstmal anlanden, das ist schon mal ganz spannend und dann, wenn man ihn angelandet hat, kann man ihn auf dem Mond praktisch noch die Situation abwarten, dass man auf dem Auge Mond ist und der Mond verändert sich selber dann auch, so die Struktur des Mondes wird dann anders und dann kann man da noch einen von den Außerirdischen treffen. So und jetzt war mir ein bisschen unklar, warum hat der so lange da überlebt? Das verstehe ich ja, das nicht. Ist ja ja gut, also warum er so lange überlebt hat, das ist jetzt eine gute Frage, ob dieser Mond die Zeit auch irgendwie biegt. Okay. Aber ansonsten ist es schon sehr logisch, weil dadurch, dass der Mond sich beim Auge befunden hat, Und das so weit weg ist von dem Sonnensystem eigentlich. Genau. Genau, das Auge ist ja sehr weit weg. Hat die Dark Matter ihn nicht getötet? Oder sie? Ja, also stimmt, die haben alle kein Geschlecht übrigens in dieser ganzen Geschichte, oder? Ich glaube, die meisten sind weiblich. Ich weiß es gerade nicht. Okay. Auf jeden Fall haben sie Beziehungen untereinander, das weiß ich. Genau, also, und das Witzige ist, dadurch, dass es Quanteneffekte sind, hat sie auch das Gefühl, also Solanum, glaube ich, heißt, hat sie das Gefühl, dass sie eigentlich schon tot ist, aber irgendwie auch nicht. Weil sie ja auf allen anderen Konstellationen gestorben ist. Außer wenn der Mond beim Auge ist. Deswegen trifft man die da. Die Erklärung mit der Zeit ist. Ach so, das ist ja deren Schiff dann auch, oder was? Auf dem anderen Mond. Da ist ja ein Frack genau. auch. Das ist deren Schiff. Ah, das ist das eine von diesen Mondraketen, die angekommen ist. Ist das auch das, was man zurückholt? Genau. Genau. Und es ist eben Tradition in dieser Kultur gewesen, einmal zu diesem Mond zu pilgern, so als Erwachsenwerden-Ritual. Und sie ist wohl gerade in dem Augenblick halt dahin gepilgert, als diese Ghostwetter-Sache war. Ach ja, und dann war, oh, das ist dieselbe Geschichte wie, okay, das ist ja das Schöne, das greift alles so schön in sich und eigentlich könnte man jetzt nochmal durchspielen, also nochmal rumgucken und was nachlesen oder angucken. Es gibt auch noch eine sehr, sehr schöne Sache, die habe ich jetzt erst sozusagen nachgespielt. Mhm. Und zwar, wenn du auf, wie heißt der Wasserplanet Deep, ich vergesse immer, Giant Deep oder so ähnlich. Giant Deep. So. Wenn du bei der allerersten, beim allerersten Umlauf, beim allerersten Spielen, in der allerersten Periode dahin fliegst und mit dem Typen sprichst, mit dem Astronauten, der da ist, dann behandelt er dich ganz normal wie jeder andere auch. Beim zweiten Mal, wenn du da hingehst, sagt er, ich bin gerade gestorben, was ist los? Mhm. So wie du. Ja. Und erst beim dritten Mal sagt er, hey, ich sterbe hier immer wieder, wir sind, glaube ich, in der Zeitschleife. Willst du von mir nicht meditieren lernen? So gehe ich damit um, dass wir hier in der Zeitschleife sind. Ah, okay. Und das fand ich halt sehr nett, weil das ist der Einzige, der eben auch in so einer Zeitschleife ist, weil der auch so eine Statue gesehen hat. Und das ist der Einzige, der es halt genauso sieht. Und für den genauso passiert. Und es gibt auch einen Ort in dem ganzen Spiel, wo man sehen kann, wie viele Zeitschleifen schon passiert sind. Das fand ich auch sehr interessant. Also wie oft diese Probe sozusagen, diese Sonde losgeschickt wurde, bevor sie was gefunden hat. Ja, also wenn wir jetzt nochmal zurück auf die Metaebene gehen von den ganzen Details an der Stelle. Das Spiel hat einfach jenseits von dem Start alles richtig gemacht an der Spielmechanik. Das heißt, es gibt überall was zu entdecken, es ist alles spannend, es sind überall Phänomene, die mit der Zeit zu tun haben oder mit die eigentlich in your face sind, sobald man sie weiß, aber beim ersten Mal hingucken nicht. Also diese auf diesem Deep, die Art und Weise, wie man auf dem Wasserplaneten weiterkommt, die ist so offensichtlich eigentlich. Das war auch großartig. Aber man muss die erstmal irgendwo lesen. Ja, man könnte auch theoretisch selber drauf kommen. Und so ist halt alles gestrickt an der Stelle. Und so hat jedes, glaube ich, auch jede Person, die dieses Spiel selber spielt, einfach einen anderen Weg dadurch. Sich darüber auszutauschen ist super, wenn man es gespielt hat. Nochmal alles zusammenzutragen, selbst jetzt nach so langer Zeit nochmal drüber zu sprechen, macht Spaß. Weil eben alles so, es ist nichts nervig und überflüssig an der Stelle. Ich habe mir nie gedacht, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder einen Text lesen. Oder jetzt, selbst die Dinge, die ich doppelt gesehen habe, war dann immer, ach, da, hier stehe ich nochmal. Ja. Oder eine Geschichte, ich war, es gibt so einen Parcours auf dem Deep Dive, hätte ich schon fast gesagt, Ocean's 11, Giant Deep. Auf dem Giant Deep. Und der Parcours ist halt, nachdem man die Spielmechaniken schon alle kennt, relativ einfach zu durchwandern. Eigentlich, wenn man der ankommen würde, wäre es ein tolles, implizites Tutorial so, ja. Und der ist halt dafür gedacht, für die Leute, die den, ich glaube, das war auch so ein Ritual von dem, wenn man auf diese Mondreise sich begibt, dann muss man da mal durch vorher, ja, damit man ein bisschen mehr Umgang lernt mit dieser Quantenmechanik. Und das ist halt auch ein sehr schöner, trotzdem noch schön, also wenn man es früh macht, hat man viel davon gelernt, wenn man es spät macht, hat man mehr so dieses Indiana Jones, ich gucke mir eine Ruine an und untersuche die Gefühl. Und das sind lauter Gefühle, die sind alle schick, Die sind alle schön, die sind alle wirklich so, ach, das ist einfach ein Genuss gewesen, dieses Spiel, bis auf den einen Absturz dann, dass er beim Ladescreen mir die Sorge gemacht hat. Ja, stimmt. Alles ja, das weg. War bei mir auch. Ja, also wenn euch der beim Starten mal einfriert, keine Sorge, es passiert allen mal einfach die Konsole neu starten und dann, oder das Spiel neu starten, ich weiß nicht, bei der Xbox musste ich, glaube ich, die Konsole neu starten, weil sie gar nicht, war gar nicht das Spiel alleine. Eine Kritik habe ich, ja? Und zwar finde ich sehr schade bei den Dialogen, also bei den Kommunikationen, dass die unterschiedlichen Protagonisten nur durch den Namen gekennzeichnet sind und sind so fiktive Fantasienamen. Mhm. Sodass ich, wenn jemand neu aufgetaucht ist, hatte ich oder nochmal aufgetaucht ist, hatte ich vielleicht so ein Gefühl, das könnte die gleiche Person sein, aber ich habe es mir fast nie gemerkt. Ein bisschen schade, das hätte man ein bisschen unterstützen können. Stimmt, ich auch gar nicht. Farbe. Ich habe das gar nicht gehabt auch. Bild, Farbe wäre gut gewesen, glaube ich. Einfach ja. Nur zwei, drei. Es sind ja eh nicht viele. Also das ist sowas, was einem schon auffällt bei dem Exploren von dieser Welt, dass da eigentlich viel zu wenig Menschen leben. Aber es stört nicht. Also es stört überhaupt nicht, weil es für die Spielmechanik halt toll ist. Aber eigentlich sind da viel zu wenig Leute für. Also die Planeten sind zwar klein und aber es ist selbst dann viel zu wenig Leute. Und die anderen, also die ganzen anderen Explorer und Astronauten auch zu finden, fand ich auch sehr fein. Also mit dieser Ortungsmechanik, dann hört man immer deren Instrument spielen, die spielen dann immer so eine Melodie, die finde ich auch mit der Zeit immer besser so. Die am Anfang war die irgendwie nervig, aber jetzt hat die so eine, einfach eine, ist die so positiv besetzt. Ja, und es ist echt fein. Die sind alle nett, die sind halt alle in ihren Lagerfeuern und haben eben unterschiedliche Erfahrungen an der Stelle. Ja. Ja, die sind alle unterschiedlich. Mhm. Ja, dann vielleicht noch zum Ende. Ich muss sagen, ich fand das Ende okay, aber war dann nicht so begeistert wie vom Gesamtspiel. Also ich hätte mir dann eher gewünscht, nochmal so einen Aha-Effekt ganz zum Schluss, als jetzt so dieses, es ist eher so, ich mache jetzt noch ein Schleifchen drum und dann reitest du in die Nacht Ende. Als ein ja, nochmal eine kleine Wendung oder so, oder irgendein Puzzleteil, was zum Schluss noch kommt, was mir ein Verständnis gibt. Wobei ich bin sehr froh drum, dass es mich nicht geärgert hat. Viele von diesen Zeitschleifen, Escape-Geschichten können auch so ein Ende haben, das einen ärgert. Und mich hat dieses Ende nicht geärgert. Mich hat es ein bisschen neutral hinterlassen, positiv neutral gestimmt, und das finde ich aber schon okay, weil einen großen Aha- und Knackeffekt, der kann auch in die Hose gehen, finde ich. Es war halt so ein gemeinsames Erleben von dem, was dann passiert, wenn man alles gefühlt richtig macht in dem Sinne. Ist halt ein bisschen schade, aber ich meine, das, was passiert, ist ja, die Sonne ist halt explodiert, das ist halt nicht so doll. Es hätte auch sehr bitter sein können, irgendwie, und es war nicht bitter, das Ende, was es heißt. So, also. Ja, das stimmt. Ja, also den einen Astronauten auf dem Ember Twin fand ich auch schön, wie der so seine Beobachtungen kundtut und wie der jedes Mal wieder, wenn man vorbeikommt, halt diese existenzielle Angst hat. Ja, ja. So. Ja, die kommt ja eigentlich, wenn man sich es genauer durchdenkt, du lässt sie ja alle zurück. Mhm. Du bist ja der Einzige, der entkommt. Ja. Ja, was heißt entkommt? Ja. Da ist ja nichts mehr. Ja, stimmt, weil das ganze Universum stimmt. Das ist übrigens ganz lustig. Man sieht es auch, wenn du ganz am Anfang einfach liegen bleibst, weiter in den Himmel guckst, dann siehst du, wie die Galaxien alle kaputt gehen. Wie so die Sterne verschwinden, gell? Ja. Und das fällt einem auch nicht auf. Sind alle so. Ja, ja. Und das ist so schön stimmig. Also sind so viele von den Details, die halt einfach schön sind. Alleine, du wachst auf, schaust auf Giants Deep, wie diese Station die Sonde wegschickt und auseinanderbricht. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Runden es gedauert hat, bis ich gecheckt habe, die fliegt ja immer in eine andere Richtung. Ich habe das bis Ende nicht gecheckt, weil ich wollte der nachfliegen. Und ich hab relativ früh versucht und ich habe nicht gesehen, dass die in unterschiedlichen Richtungen nachfliegt und habe halt gedacht, meine Steuerungsfähigkeiten im Raumschiff sind zu schlecht, weil jetzt bin ich doch eigentlich in die Richtung geflogen, in die sie kommt. Und ich habe ja jedes Mal wieder, ich kann es ja jedes Mal wieder wiederholen. Ich habe halt einfach aufgegeben nach dem fünften Mal, anstatt zu checken, die fliegt gar nicht immer in dieselbe Richtung. So. Weil die war halt einmal so ganz nah an meinem Planeten vorbei und es war super. Und beim nächsten Mal habe ich gedacht, da gucke ich hin, da schnell zum Schiff. Und dann, wenn ich draußen bin, fliege ich hinter. Oh, jetzt ist sie gar nicht hier. Ja, da war ich zu langsam. Ja, und nicht, die fliegt immer woanders hin. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist eines der wenigen wirklichen so Explorer-Spiele, wo ich denke, das, da wollte ich alles rausfinden und das hat mich angeregt, das rauszufinden. Das war nicht so in your face im Sinne von blöd erklärtes Zeug, sondern einfach mal da und man hat sich gerne zusammengepuzzelt. Es wird einem im Spiel auch genug aufgeschrieben, dass man jetzt nicht noch Zettel und Papier nebendran braucht. Das finde ich auch schön. Also klar kann man sich immer irgendwie Zettel und Papier oder irgendwie Bild-Screenshots von irgendwas machen. Habe ich auch teilweise trotzdem, aber man muss es nicht. Und schön, schön. Einfach sehr, sehr rund gemacht und nach wie vor ein großer, großer Spielbefehl, wenn man nur irgendwas mit dem Ding anfangen kann. Ja, also für mich ist es tatsächlich in den Top 10 der Dekade. Ich weiß noch nicht genau wo. Da muss ich mir noch mehr Gedanken drüber machen. Aber das war einfach, also sowas will ich mehr haben. Hätte ich auch gerne. Ja. Weil, also ich habe auch früher viele Detektivspiele und so gespielt, weil ich immer sowas wollte. Mhm. Und ja, dann habe ich es in einem Science-Fiction-Spiel gekriegt. Das ist schon ganz interessant. Ja. Ich nehme an, dass sie erfolgreich genug waren, dass sie weitere Spiele machen. Ich erwarte nichts vor in den nächsten 5 Jahren, aber dann freue ich mich schon auf das. Ich bin gespannt, ob da noch ein zweites Werk rauskommt, das dann relevant ist. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, ich bin ja eher so, gefühlt ist es Peak. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite ist es dann schon wieder keine Chance, weil das hätte ja auch wirklich hübsch werden können. Naja, ein Remaster kommt in 5 Jahren nochmal raus wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Mit Raytracing und so. Das stimmt, da kann man wahrscheinlich was draus machen. Ja, vielleicht eher so wie bei Shadow of the Colossus. Ja. Sowas. Also da wünsche ich mir einfach wirklich, weil in 5, 6, 7 Jahren spiele ich das gerne nochmal und da hätte ich gerne eine adäquate Version. Aber das ist eine Story, die du nicht vergessen wirst. Das ist. Ja, das macht aber dann nichts. Wenn es hübscher ist nochmal, oder? Wenn es hübscher ist nochmal, dann packe ich das nochmal an und spiele nochmal ein paar Stunden. Explore einfach die hübschere, identische Welt. Weil ich kann ja auch, ich habe auch so viel Spaß gehabt, wirklich in auch Dinge immer wieder mal zu tun. Also ich bin gerne in Brittle Hollow ins Schwarze Loch gefallen, um dann auf der White Station wieder zurückzufliegen oder anzugucken, wie Brittle Hollow durchs Weiße Loch durchkommt. Also einfach nur zuzugucken, wie der Brittle Hollow durchzischt, war super schön. So. Ja. So. Wie oft hast du gecheatet? Also ich habe, glaube ich, so 2, 3 Sachen mir die Lösung geholt. Da hatte ich einen ganz konkreten Ansatz, wie es ein, zwei Sachen habe ich einfach nicht gefunden. Zum Beispiel den im Nachhinein total dumm, den Tower of Quantum Knowledge habe ich nicht gefunden. Weil ich nicht gesehen habe, dass da was fehlt. Ja. Also ich habe nicht gesehen, auf dieser Insel muss noch was sein. Nee, also das war aber nicht schlimm, so einzelne Bruchstücke mir anzulesen. Also das meiste war nicht schlimm. Ich wollte halt dann so ein bisschen Completionist haben und ich hatte ja so mit Annalena so eine Backseat-Driverin, die halt gerne was nachgelesen hat und dann wissend gegrinst hat und dann nur so ein bisschen genatscht hat, so ähnlich wie ich das bei dir auch gemacht habe. Das ist ganz hilfreich, finde ich. Also so ein Hilfesystem hatte ich und 2, 3 Mal habe ich auch wirklich einfach nachgeguckt, weil, wie gesagt, Spielmechanik war blöd. Also eine Geschichte war, in Dark Bramble wirklich ankommen. Zwar habe ich alle Tipps zu den Anglerfischen gehabt, aber die Art und Weise, wie man da durchzischt, ohne erwischt zu werden, die hat bei mir nicht geklappt, wie ich es gemacht habe selber. Und dann musste ich erst das Video angucken und dann nochmal machen. So. Weil ich habe es halt nicht oft genug probiert. Es wäre auch so gegangen. Genau, das war der und eine so ähnlich Punkt, war es mit den Quallen auch so. Ja, lustig. Das waren auch so 2 Punkte. Da war ich mir nicht sicher, mache ich es falsch, weil ich es noch nicht verstanden habe oder bin ich einfach zu schlecht? Und da bin ich halt jemand, der inzwischen einfach nachliest. Also wenn diese Frage offen ist, dann versuche ich die Information möglichst spoilerfrei zu erhalten, weil das lohnt sich ja auch nicht, das dann zu erfahren, finde ich. Also da bin ich sehr pragmatisch. Aber das sind 2 Geschichten, die man deutlich besser, also die man spielmechanisch besser machen könnte. Also diese Anglerfisch-Geschichte ist so ein bisschen schwierig, weil die ist thematisch gehört auch genauso. Aber die Qualle zum Beispiel, ja, da könnte man mechanisch viel, viel schneller in die Situation kommen, dass man dass man automatisch das tut, was man da braucht. So, ja, das war wirklich so, ja, ich habe das jetzt gemacht, aber leider verbrennt die mich trotzdem noch, so scheiße und so. Ja, ja. Unnötig. Mhm. Aber kleine Sachen, also das ist im Verhältnis zum ganzen Spiel, ist das ein minimaler no. Na ja. Super, dann haben wir jetzt mal wieder eine ganz kurze Folge gemacht. Ich glaube, genau. Wir sollten ich hoffe, wir werden nach Minute bezahlt. Gell, Martin? Ja. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Uns hat Spaß gemacht. Auch wenn immer so viel am Nölen war am Anfang. Ich nöle halt auch gerne. Ich denke, ihr kennt das. Und ansonsten vielleicht bis nächste Woche, vielleicht bis übernächste Woche. Ich habe keine Ahnung. Bei mir ist ein bisschen viel los. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Servus. Thank you.